Ich umgehe die Vermittlung, konzentriere mich voll auf den Rufton. Ich bin in deinem Telefon und du bist zu schockiert, um zu antworten. Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da. Ja, du, ja, schön, dass du dich auf den Rufton konzentrierst, das finde ich gut. Ja, ist ja auch wichtig. Sehr witzig. Also. Ja, okay, klar. Was ist der Rufton für diese Woche? Oder sowas wahrscheinlich. Ja, haben wir das hier Rufton-Abo hier. Ja. Im Weltraumaffen-Spar-Abo kriegst du 3 Klingeltöne pro Woche. Nur 5 Euro. Von jedem Affen einen. Klingel sie hier. Den verrückten Frosch versuchen wir gerade für euch an Land zu ziehen. Aber das dauert nicht. Der Moped-Frosch. Genau. Jetzt gab es noch Schnappi, das Krokodil. Oh. Ja, es gab ja alles Mögliche. Der auch Jamba-Werbung gemacht, weiß ich gar nicht mehr. Ja. Es ist so ähnlich wie mit hier Rule 34. Wenn es das gibt, gibt es einen Klingelton dafür. Ja. Wie war die Woche? Ja, ich komme ja gerade zurück von einer Expedition aus dem Ausland. Mhm. Da die Brücke von Arnheim bestiegen. Nee, ich habe nur daneben gestanden und geguckt. Nee, ich war in Arnheim, das war schön da. Kalt, aber schön. Jo. Und für alle Inhaber eines Deutschland-Tickets, den Tipp, den ich nicht genutzt habe, aber für euch, ihr könnt mit dem Deutschland-Ticket bis Arnheim fahren. Oh, wie gerne war das? Weiß ich nicht, aber das ist wirklich eine schöne kleine Stadt. Hm. Mit einer tollen Innenstadt, einem absolut empfehlenswerten Katzencafé. Das ist so eine Innenstadt, ich verstehe das gar nicht. Habe ich gerade schon zu Chris im Vorgespräch gesagt. Ich verstehe gar nicht, wie Holland so funktionieren kann. In der Innenstadt gibt es Metzger, mehrere große handwerkliche, wirklich Metzger. Dann gibt es 3 Plattenläden in der Innenstadt, nicht draußen irgendwo am Rand, wo es billiger wird oder so, sondern 3 Plattenläden in der Innenstadt. Es gibt ganz viele, es gibt Elektro. Wann habt ihr das letzte Mal ein Elektrofachgeschäft gesehen, wo ihr, was weiß ich, Lüsterklemmen und warum gibt es das da? Warum sind diese Innenstädte lebendig und die Leute gehen dahin und können alles kaufen, was sie haben wollen? Und unsere Innenstädte sind Scheißdreck. Voller Shisha-Bars und Barbershops und Sportwettenläden, aber halt diese Läden, diese kleinen. Auch kleine Modeläden, privat geführte, da findest du halt vielleicht irgendwie 1 oder 2 und die haben eine ganze Straße von. Könnte vielleicht mit diesem P-Wort zusammenhängen. Wie hieß das nochmal? Politik, glaube ich, ist es. Dann könnte es ein bisschen liegen, glaube ich. Naja. Ja, aber also ich meine, da gibt es auch einen Dönerladen, aber halt einen. Und dann kommt lange keiner mehr. Da kommen erst Krokettjes und Meckes und Indonesier und das und Fritten. Und dann kommt vielleicht irgendwann wieder ein Dönerladen. Aber es sind keine 12 auf einem Haufen. Und auch die, also das vielleicht wegen der Krachten. Ich war Kaffee trinken in einem absolut fantastischen Laden. Da haben zwischen 30 und 40 Plätzen haben da 5 Leute gearbeitet. Boah. Und die waren alle freundlich. Und die waren alle darum besorgt, dass die Leute da das beste Erlebnis haben. Vom Kaffee angefangen, über den Service, zu den Speisen. Das war wie im Paradies. Findest du hier nicht. Trotzdem bezahlbar, oder was? Da war schon teuer. Holland, Essen ist ein Stückchen teurer als hier. Aber also das Waltz heißt der Laden, so wie Walt Disney Waltz, kann ich absolut nur empfehlen. Also ich hatte ein frisch gebackenes Croissant, 3 Streifen, wunderbar kross gebratenen Speck und dazu ein Töpfchen Karamellsoße. Ich war mutig und das hat sich absolut gelohnt. Ach du meine Güte, war das lecker. Nee, also um es zusammenzufassen, Arnhem, auf jeden Fall spaßig. Ich habe auf dem Hausboot gewohnt, auf dem Rhein. Nice. War super. Muss man auch mal machen, mal rauskommen, mal was anderes sehen. Jo. Einfach mal sagen, Wie sieht es denn da aus und völlig verwundert zurückkommen? Kann ich nicht verstehen, wie das sein kann. Wenn jemand ein Arbeitgeber weiß, wo ich meinen Job weitermachen kann, der mich in Holland arbeiten lässt, sagt er mir schon. Hausbootjob. Die Maus, die Katze und die Machtfrage. Ein Kommentar, eine Kolumne aus der Taz, wie so oft, hat ja Tradition, dass wir uns hier den Irrsinn angucken. Hier geht es um die Klage der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten vor dem Bundesverfassungsgericht, um dort ihren Rundfunkbeitrag, ihre Erhöhung einzuklagen, wie es der Kolumnist der Taz ausdrückt. Wegen eines Rundfunkbeitrags, der nicht zum 1. Januar 2025 um lumpige 58 Cent steigen wird. Ja. Lumpige. Ja. Ich frage mich halt, ist das für ihn... Findet er das lumpig, weil das irgendwie so wenig ist? Was regt ihr euch auf? Weil das vermute ich fast. Ja, die Steigerung ist nicht exorbitant, aber der Preis ist schon ziemlich hoch. Wollte ich gerade sagen. Man muss ja gucken, wo ist denn das Niveau jetzt gerade? Und wie viel Geld ergibt das insgesamt, wenn du jedem in Deutschland dieses Geld abknöpfst, jeden Monat? Und dann halt noch mehr haben zu wollen, ist schon so ein bisschen... komisch. Ja. Und das wird nicht passieren. Einmal, weil dafür die Zeit nicht mehr reicht, da sowas einen Staatsvertrag aller 16 Länder braucht. Und dann natürlich, weil sich diese 16 Länder gar nicht einig sind, ob es die Erhöhung überhaupt geben soll. Der Zeitpunkt der Klage hat die Politik wohl kalt erwischt. Jedenfalls hat es irre lange gedauert, bis die Pressemitteilung der beiden für die Koordination des medienpolitischen Hühnerhaufens zuständigen Ministerpräsidenten Schweizer von Rheinland-Pfalz und Kretschmer von Sachsen rauskam. Irre lang gedauert. Schreibt man das heute so in der Zeitung? Und macht gleich weiter so. Es ist ja auch ein bisschen fies, wenn die eigenen Pläne über den... Vielleicht soll das glossig sein, aber ich finde es komisch, diese Umgangssprache da drin. Hier hin und her... Dann nächste Woche ist in Mainz ARD-Hauptversammlung, wo alle ARD-IntendantInnen und ihre Gremienmenschen aufeinander hocken. Bei solchen Anlässen kommt es vor, dass zu später Stunde und natürlich außerhalb der Tagesordnung deutsches Liedgut wie »Es gibt kein Bier auf Hawaii« intoniert wird. Also alle also krass flexibel drauf sind, wie es sich die Politik nicht schöner wünschen kann. Ich weiß nicht genau, was ich gerade vorgelesen habe. Was bedeutet das, was du da sagst? Weil du setzt das weiter nicht fort. Es gibt kein Bier auf Hawaii? Ist das eine Insider-Information? Hat dir das jemand gesteckt, dass die das da singen und trinken oder was? ARD und ZDF pochen aufs verfassungsmäßige Verfahren, das ihnen die bedarfsgerechte Finanzierung garantiert. Doch für manche Länder wie Sachsen ist die Kiste verfassungsmäßig verfahren, weil es da nur noch eine geschäftsführende Regierung gibt und vielleicht bald Neuwahlen. Was bei noch mehr AfD und BSW dann mit dem ÖRR passiert, lässt auch AfD und ZDF schlecht schlafen, weshalb der Gang nach Karlsruhe in erster Linie dazu da ist, den Druck auf die Länder zu erhöhen, damit die in Sachen Beitrag auch wirklich etwas hinkriegen, bevor jene noch mehr Macht bekommen, die den ÖRR gar nicht mehr haben wollen. Ja, macht jetzt undemokratisch die Kiste zu, scheißt auf 20% der Bevölkerung oder in den östlichen Bundesländern auf 30% der Bevölkerung, scheißt einfach auf die, macht die Kiste zu. Wäre doch schade, wenn irgendwie die Zamperonis und Lanzen und Böhmermänner dieser Welt mit weniger Geld auskommen müssen. Lumpige 58 Cent, wenn ich das an der Stelle sagen kann, die kann man eigentlich auch einsparen, wenn man das will. Aber ihr wollt nicht. Genau, ich frage mich auch, wie die das begründen. Ist das mit Inflationsbedingungen oder wie begründen sie das? Keine Ahnung. Was denn ja nicht? Oh, okay. Ja, mit allgemein stehenden Kosten. Aber gut, die wollen ja ein bisschen abspecken. Ja, und. Ja, ich meine, aber teuer sowieso. Ja. Guck doch mal, überleg mal, wir kritisieren oft genug, wofür das Geld ausgegeben wird. Für Funk, für Instagram-Profile, für Facebook-Profile, für Twitter-Profile. Diese ganze aufgeblasene Scheiße, weg damit. Macht Fernsehen. Ganz viel Praktikanten-Content. Macht eine Tagesschau-Seite und Schluss jetzt. Echt? Ja. Schraubt mal ein paar von euren Radiosendern zurück. Nehmt mal ein paar irgendwie, ich meine, brauchen wir wirklich so diese dritten Programme in der Form oder würde ein regionales Fenster irgendwo anders vielleicht rein? Im Vergleich mit einem normalen Pay-TV-Sender ist das jedenfalls alles ziemlich teuer. Ne? Ja. Das ist ungefähr das Doppelte. Ne? Pay-TV-Sender 9,90 € oder so. Und da hast du dann genauso viel Zeug dabei, was auch genauso sinnlos ist. Weiß nicht. Und ich meine auch, man muss nochmal daran erinnern, was in den letzten Jahren passiert ist. Wir erinnern uns vielleicht alle schon nicht mehr, weil das gut vergraben worden ist, an die RBB-Affäre. Mhm. Und wir wissen im Unterbewusstsein, dass das in vielen anderen Sendern nicht anders sein wird. Ja, meinst du, im Kern geht es um die Frage, ob wir uns jetzt so eine Indoktrinationsmaschine leisten wollen, können oder müssen, je nachdem, also welche Perspektive man da guckt, ne? So. Also ich würde sie lieber zu einer Reform zwingen. Ich spreche da wieder den heiligen Hagerup an aus Dänemark, der mir immer noch wie ein Fanal in der Vergangenheit leuchtet. Ich werde dieses Interview, glaube ich, in meinem Leben nicht vergessen, wo er gesagt hat, ja, und dann haben wir uns einfach überlegt, vielleicht ist da was dran, dass die Leute sagen, wir sind irgendwie einseitig und predigen so. Und dann irgendwie haben wir das geändert und dann waren die Leute auch irgendwie auf einmal wieder viel vertrauensvoll. Das Rezept ist ja da, was die machen müssen. Geld sparen, indem man halt einfach hier und da mal die Operetten ein Stück zurückdreht. Wir müssen zum Beispiel, glaube ich, keine Sportgroßereignisse unbedingt heutzutage mehr übertragen. Das können wir gerne Privaten überlassen. Gibt so Spartensender, die sich freuen, wenn sie Sport übertragen können. Man kann einfach Geld sparen. Ne? Und es ist auch... Ja, das kann auch Indoktrination unterlassen. Ne? Muss ja auch nicht sein immer. Und guck mal, was die früher rausgehauen haben. Mit einem kleineren Budget, klar, Inflation hin und her, aber du siehst ja heute die großen Produktionen, jetzt Shows oder so, gibt es ja alles gar nicht mehr. Ja, das richtig teure Zeug. Ja. Wenn die überhaupt mal rausgehen, drehen sie im eigenen Garten irgendwie ihre Schlager- oder Volksmusikshow. Aber früher, wenn man sich da zurückerinnert, wie viel von dem Zeug die produziert haben, das gibt es alles gar nicht mehr. Ja, und natürlich, wie der Abakan jetzt auch sagt, halt Personalkosten und Pensionsversprechen, vor allem auch die Pensionsversprechen. Ja. Die hängen ja so ein bisschen da in der Luft, ja. Ich habe in letzter Zeit irgendwer... Es gibt einfach zu viele Aktivisten mittlerweile in diesem Laden, dass man da eigentlich, also die werden sich halt dagegen stellen, irgendwelche Reformen zu machen. Und wenn da jetzt nicht gerade einer der Oberboss ist, der sagt, so und so läuft das jetzt hier, entweder ihr macht das jetzt mit oder ihr verschwindet halt, ne? Also kündigt quasi selber oder so, keine Ahnung. Also wir brauchen, wenn wir den Kahn hier rumreißen wollen, brauchen wir mittelfristig bis kurzfristig sowas wie ein Doge. Ja? Department of Government Efficiency. Wir brauchen sowas wie ein Millet. Ja, das ist einfach auch ordentlich was wegschneidet und sagt nein, nein, nein. Weil ich habe heute einen schönen Satz irgendwie gelesen, der Staat, ja, der Zweck des Staates ist, dass er wächst, so ungefähr. Und genau in dem Endstadium sind wir jetzt, wo der wild wuchernde Staat im Endeffekt anfängt, alles zu erdrücken, was überhaupt noch da ist. Und das müssen wir beenden. Ja, beim ÖRR hat sich so ein bisschen auch, glaube ich, eingebürgert, dass sie eben so Politikfernsehen, für die Politikfernsehen, dass die Politiker das nutzen können, würde ich sagen, glaube ich. Auch so für sich. Ja, das war aber auch schon länger so. Ne? Das ist nicht mal neu, das stimmt schon. Das hat sich nur so eingebürgert, das ist so normal geworden. Ja. Ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, also also irgendwelche Vettern Wirtschaft von irgendwelchen Politikern ist mir eigentlich noch lieber als diese freidrehenden Gesellschaftswissenschaften studiert habenden, es gibt 30.000 Geschlechter. Ja, das vermietet sich ja so unschön da, ne? Das kommt ja beides auf den Haufen. Das gehört sich eigentlich beides nicht, aber ich finde das auch immer so lustig, wenn so der Holger Kreimeier oder so Leute dann irgendwie mal sagen, so ja, da ist immer noch viel zu viel Zugriff von der Politik auf diese ganzen Anstalten und so, und die sollten das ja, wollten das ja runterfahren und so, und denke ich mir so, naja, die Politiker wurden ja wenigstens mal von irgendwem gewählt. Also nach allem, was man denen vorwerfen kann, Ja, aber die irgendwer, Kirchenvertreter nicht. ja Ja, es ist eben, natürlich schon die Frage, diese ganzen wie die NGO-Leute Alternative dann halt eben aussieht, auch ne? nicht. Klar. Also diese ganzen Das anderen, es gibt ja schon dann mal nur gar nicht. NGO-Leute vom Deutschen Frauenrat oder so, oder von diesen Landesfrauenräten und halt eben die Politiker. Und da sind mir die Politiker noch mit die liebsten eigentlich. Ich mir anschaue, was es sonst da gibt, DTIP und weiß ich nicht, was alles. Also. Und Mammon und ich kennen halt das Fernsehen noch aus einer Zeit, wo das eben alles nicht so war, sondern wo halt dann Monitor gelaufen ist auf der ARD aus Köln. Das war hochkritisch gegen schwarze Regierungen und hat die FDP kritisiert und was weiß ich. Und am Mittwoch lief Gerd Löwenthal mit dem ZDF-Magazin und da ging es gegen die Kommunisten und die DDR und die Sowjetunion und die Roten werden uns alle umbringen. Hier muss man Es sehen, gab einfach diese Balance. so alte Zapfsendungen sind auch ganz gut lehrreich. So. Die sind auch immer weicher geworden und immer weichgespülter. Ne? Zum Beispiel. Und es gab den Raum halt, Dinge zu sagen, die nicht Mainstream waren. Und ohne dass die Leute dann sofort verprügelt, also wenn man sich die alten Talkshows mit dem Kinski anguckt oder halt überhaupt so Das war dann vor diese. der Hegemonie. Ne? Also, jetzt Ja, haben wir das ja ist wirklich Hegemonie noch und viel mehr Antifaschismus und so. Hegemonie. Ja, es ist meiner Meinung nach in der Merkel-Zeit gekommen. Das ist zwar eine relativ große Spanne, aber es hat sich ja auch dann, hat sich ja dann so entwickelt halt auch. Ja, unsere Ja. politische Kaste ist im Endeffekt wie so eine Würgepflanze, die den eigentlichen Baum wie ein Parasit bewohnt und langsam, aber sicher sind wir an dem Punkt, wo die zu groß ist. Oha. Und da müssen wir Und einfach, dass man kein ja. Haus durchsuchen gibt. Ich, da Heutzutage. mit rechtsstaatlichen Mitteln muss hier einfach geguckt werden, dass man da einfach zurückschneidet, weil das Ja. lässt doch die viele von den Eingriffen lässt doch die Verfassung gar nicht zu, Ja, und ich glaube halt auch, eigentlich. ohne Abschaffen ist da halt auch nicht beizukommen, weil du kannst halt die Leute nicht rausschmeißen aus den Institutionen in so einem Maße. Das kannst du vielleicht machen in der Privatwirtschaft. Und auch da ist es in Deutschland schon schwer. Aber bei so einem Dings da irgendwie sich hinzustellen und zu sagen, okay, du passt mir politisch nicht, du wirst entlassen. Das. Nee, du müsstest einmal komplett rauswerfen und dann Ja, richtig schönen Stellen Schnitt machen. ausschreiben, Richtig praktisch. schönen Schnitt machen, ja. Und dann können sich alle bewerben und dann siehst du zu, dass du das ausgewogen machst in irgendeiner Form. Dass halt eben nicht alle aus dem gleichen Stall kommen. Ach Mann. Die Maus, die Katze und Sehe ja schon. die ARD-Intendant Julian Reichelt. Hat er noch was Das zu muss es ja sagen auch nicht sein. Ich meine, es muss einfach, ein Intendant ist eh nicht so wichtig, finde ich. Es muss ein gutes Gremium geben, das irgendwie dafür sorgt, dass hier eben nicht einseitig gearbeitet wird. Supervision sozusagen. Vielleicht Bürger einfach, die sagen, nee, hier Leute, so nicht. Die Reschke hat schon wieder Unsinn erzählt und ihr habt das nicht richtig gestellt. Ja, was man stattdessen kriegt, sind irgendwelche Ernannten von den Grünen, Ja. die dann irgendwie meinen, oh, ein kritischer Kommentar zu Robert Habeck. Da haben wir jetzt aber im Hintergrund schon klärende Gespräche geführt. Ja, oder man macht das wie der Musk so mit seiner neuen Firma und sagt hier, ach, du bist woke, ja, dann geh mal nach Hause, ne? Das geht in Amerika, das geht hier halt nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Ne? Schön wär's. Na, geht ja gleich gut weiter. Genau, und zwar mit Frauen gegen Merz, eine Webseite, wo aktiv ist, muss als Ausrichter im Impressum steht. Und die hatten ja auch Gauland erschießen, Brandner vierteilen, Trixi tottreten, Rupalla vergasen, Weidel hart ficken. Quasi so nach dem Motto, ja, wieso, ihr seid doch für Meinungsfreiheit, ihr wollt doch Meinungsfreiheit hier, dann ist das unsere Meinung hier, tralalala. Ja, also der ganze Text für die, die uns zuschauen, ist im Namen der Hashtag Meinungsfreiheit Andersdenkender fordern wir und dann kommen die ganzen Sachen, die Chris eben vorgelesen hat. So, ja. Ja. Achso, den Strick für Storch habe ich noch vergessen. Oh ja. Was denn jetzt? Die wird zweimal getötet oder was? Ist das eine Aufforderung zu Wald? Erst kriegst du den Strick und dann wird sie getreten, ja. Also ich frage mich halt erstmal, was steckt überhaupt, also ich würde jetzt auch gerne Schimpfworte benutzen für die Person, die hinter diesem Account steckt, weil ja, edgy sein und so kennen wir, aber das hier ist halt... Ja, das ist ja dieses Spitzfindigkeit, halt so nach dem Motto, ja, ihr seid doch für Meinungsfreiheit, ihr seid doch für totale Meinungsfreiheit, ihr meint doch, das wäre so gut, haha, habt ihr euch gedacht, weil das ist ja schädlich für die Leute hier, guck mal, zum Beispiel, wenn ich hier irgendwelche, wobei das kein Mensch sagt von den Leuten, kein Mensch von den Leuten sagt, dass man zu Gewalt aufrufen können soll. Also... Ja, eben, das sind ja nochmal zwei völlig verschiedene Paar Schuhe, ob man halt jemanden halt kritisiert oder ihn halt auch unflätig kritisiert oder ob man halt sagt, bitte irgendwie körperlichen Schaden zufügen. Und auch wenn Beleidigung, vielen Leuten ist ja die Beleidigung auch ein Dorn im Auge im Strafrecht, dass es die überhaupt gibt, aber eine, ja, so eine Aufforderung zur Gewalt aus meiner Sicht muss verfolgt bleiben. Also du, sonst haben wir ja Sodom und Gomorra. Ich meine, wir haben ja schon den Fall, dass halt bei vielen Demonstrationen aus der muslimischen Ecke Aufforderung zu Gewalt im Endeffekt toleriert wird von unseren Ordnungshütern, wenn sie halt vielleicht in der Sprache, die man nicht gleich übersetzen kann, ist, oder wenn es halt einfach zu viele sind. Als wäre das so schwer, den Unterschied da zu sehen. Ne? Ja, und dann hat er ihnen Fragen geschickt, hier der Jaden Koron, die sie öffentlich beantwortet haben. Das kennt man ja normalerweise nur von einer anderen Ebene, aber die sind ja auch der Meinung, dass der das nicht vernünftig darstellen könnte. Was ich ganz schön lustig finde, weil im Endeffekt schreibt der Koron hier nur, was er halt gesehen hat. Also, dass es im Impressum steht. Und was halt auch lustig ist, dass diese Leute, die haben ja so ein Malbuch, haben sie hier gemacht. Aktivismus, ein politisches. Achso, Mitmachbuch. Ich dachte schon Malbuch, aber steht Mitmachbuch. Hier mit Regenbogenfahne. Und bei Friedrich Ebert Stiftung treten die auf. Und beim Fabulanten. Kennt ihr auch den Fabulanten? Nee. Die Fahne ist zum Ausschneiden oder wie? Das war so ein Ding vom was mit öffentlichem Geld gegen Fake News und so. Ach ja, mit Walter Lübcke haben sie auch so eine Kampagne gemacht. Gegen Linksruck. Also so nach dem Motto, haha, eigentlich ist ja der Rechtsruck, weil hier, guck mal, da werden die Leute erschossen. Hier, das war der Fabulant, Verschwörungsmythen auf dem Prüfstand. Und das ist Ehepaar, was dieses Aktivismus da macht, die waren da angestellt beim Fabulanten. Also die haben da Geld dran verdient, dass das im öffentlichen Auftrag mit dem Verfassungsschutz Niedersachsen, den wir ja auch kennen und lieben für seine wunderbare Aufklärungsarbeit. Interessant, dass man damit Geld verdienen kann. Das ist ja so politischer Aktivismus, und macht man eben. Ne, naja, wenn das bezahlt wird, ist Aufklärung. Aufklärung über Verschwörungsmythen. So. Ja, richtig. Ja, was ist denn nicht der Verschwörungsmythos über den März? Warum Frauen gegen März? Ach, das ist die neue Kampagne. Ja. Ja, man muss ja immer was Neues haben, damit die Förderung fürs nächste Jahr wieder bewilligt wird. Guter Punkt. Nee, ich glaube, dafür gibt es kein öffentliches Geld für Frauen gegen Merz. Das ist einfach nur Stimmungsmache. Ja, könnt. Warum soll das nicht über drei Ecken in irgendeinem Projektkasse von der Amadeo und Toh? Also nicht, dass ich das jetzt behaupte, aber so Leute werden doch immer irgendwie querfinanziert. Dann spendet man denen das halt, damit die das machen können. Das wäre auch mal interessant zu gucken, ob es da irgendwie Geldabflüsse Richtung solchen Leuten gibt, aus mit Staatsgeld geförderten NGOs. Ja, wenn sie es in ihrer Freizeit betreiben, dann ist es ja immer auch ihre Freizeit, wo sie ihren Lebensunterhalt bestritten haben mit Zusammenarbeit mit dem Verfassungsschutz. Also. Diese Beschreibung von Merz weiter unten ist ja auch mit seinen Äußerungen zu Frauen im Allgemeinen, aber auch mit seinen Auslassungen Migrantinnen und Migranten betreffend, erfüllt Merz in keiner Weise die notwendigen Voraussetzungen, das Amt des Bundeskanzlers zu bekleiden. Alter Schwede. Ja, so ein bisschen die übliche Rhetorik. Ja. Dann soll das halt nackt machen. Ja, nur aber gegen wen würden sie das denn nicht sagen? Ja, das kannst ja, der Lindner will genau dasselbe kriegen. Ja, Habeck, natürlich. Oh, der Ach, Heilige Robert. Sankt Habeck. Den mag ich auch sehr gern. Professional Robbie. Ich meine, der ist super. Also den werde ich, glaube ich, auch wählen. Ja, weil er so professionell ist, ne? Rechts und links guck und sich versichert, dass die Mikrofone auch an sind. Ja. Vergangenes Wochenende tauchten Videos von linken Frauen auf, die sich gegen Merz positioniert. Oh Gott, mein Gott. Ich wette, die haben voll viele Aufrufe auch bekommen. Auf YouTube und Instagram und so. Wer guckt sich nicht gern linke Frauen an? Hier? Ist ja auch so ein bisschen eine Schauerstory, die gerne mal geschaut wird, ne? Wiesel über den Rücken oder sowas reicht ja schon. Der hat migrationskritische oder antifeministische Positionen vertreten. Ja, ja, stell dir das mal vor. Früher hätte ich jetzt steinigt ihn gerufen in einer verstellten Stimme, aber heute würde mir das dann schon wieder ausgelegt werden, obwohl das eindeutig irgendwie satirisch wäre. Mars, ich glaube, du wirst verrückt. Ich weiß auch gar nicht, was die linken Frauen gegen den Merz haben, wo doch da ihr Tag drin ist. Du meinst, ihr Frauentag ist im März. März, okay. Ja. Die müssen den jedes Mal da rausholen, deswegen sind die so genervt, wenn die den haben wollen. Weil der in dem März drin ist. Über Kommerz, ne? Okay. Lose Vernetzungsstruktur. Okay, und der Lutz Olaf hat ja daran mitgearbeitet, ja. Dann schönen Gruß an dieser Stelle. Der Mann mit dem Schaf auf Twitter. Genau. Ach ja, und die hatten ja auch irgendwie so ein Wir werden sie jagen. Also war es nicht direkt von denen, sondern von diesem Hooligans. Nein, ich werde nicht. Oh je, ich werde nicht mehr zu wählen, Farmö 96. Mach dir bitte keine Sorgen. Nee. Ja, ich habe auch gehört, dass alle Ermittlungen eingestellt worden sind gegen diese Person. Mhm. Also der darf das machen so. Oder wie? Mhm. Mhm. Ach ja, Werbung. Welche Person jetzt? Ja, gegen diese Person, die diese Todtreten-Geschichten geschrieben hat. Okay. Wo war das denn? Das habe ich irgendwo auf Twitter. Ich schau mal, ob ich es finde. Ja, und hier sehen wir, dass auf der Webseite von SoDone jetzt diese Testimonials verändert worden sind. Da gab es ja ursprünglich, ist der Herr Habeck da aufgetreten als Bundesminister. Und dann gab es eine Abmahnung von dem Joachim Steinhöfel gegen die Bundesrepublik, also halt gegen die Bundesregierung und gegen das Land Nordrhein-Westfalen, weil der Herr Wüst da nämlich auch quasi geworben hat für das Unternehmen. Mhm. Gibt es da Texte zu? Würde mich echt interessieren. Was für Texte? Ja, hier auch der Minister empfiehlt so und so, weil... Ja, kann man sich das Archiv hier angucken, so. Ne? Können wir uns ja mal angucken. Das war übrigens ein anderer Fall, wo ich das gelesen hatte, dass es keine Strafe gibt. Das hat sich nicht auf den bezogen, das habe ich verwechselt. Thanks for clearing. Helfen dir. Bekannt aus der Spiegel-Tagesschau. Geil, also die Logos dabei, die darf man auch nicht so... Keine Gänsehaut mehr, wenn du... Ich lehne alles ab hier, wenn du Instagram öffnest. Okay. Ja, Dr. Robert Habeck, Bundesminister, so stand es ja mal. Viele Politikerinnen und Politiker, aber auch viele weitere Personen des öffentlichen Lebens sind täglich Hass, Beleidigungen bis hin zu Todesdrohungen ausgesetzt. Ich habe mich entschieden, das nicht zu akzeptieren und somit zu normalisieren. sondern gemeinsam ist so dann konsequent gegen Beleidigungen und Bedrohungen vorzugehen, die Recht und Gesetz verletzen. Ich will damit der Zerstörung des demokratischen Diskurses etwas entgegensetzen und zeigen, dass der Rechtsstaat, oh, jetzt war der geschaltet, zeigen, dass der Rechtsstaat durchsetzungsfähig ist. Ja, hast du gezeigt. Hast du richtig gezeigt. Hast du allen gezeigt. Ja, ist ein ähnlicher Text wie unter dem 84 von ihm. Ja, und hier haben wir den Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen. Hass ist keine Meinung. Beleidigungen und Drohungen sind Straftaten, egal ob sie im analogen Raum oder online stattfinden. Je mehr davon unwidersprochen ohne Konsequenzen bleiben, desto mehr werden sie zur Normalität. Initiativen wie so dann brechen diese Spirale auf und stellen sich Online-Hass konsequent entgegen. Gemeinsam treten wir der Verrohung unseres Online-Diskurses entgegen. Yippie, ja, yay. Okay, ja. Maria. Schon krass, das sind schon ziemlich deutliche Werbeaussagen, würde ich sagen. Also ich wollte eigentlich wissen, wie stark die wohl für den Laden da werben. Und ja, es ist eigentlich eindeutig. Ne? Das ist ja nur eine Initiative. Es sind nur aufrechte Leute, die sich um den Hass sorgen. Internet und enthemmter Hass. Viele Menschen scheinen zu glauben, dass das zusammengehört. Ich lasse nicht zu, dass Menschen, die mich auf das Übelste beleidigen, das ohne Konsequenzen tun können. Dabei geht es mir nicht nur darum, meine eigenen Rechte durchzusetzen. Ich möchte, dass auch andere Bürger und insbesondere Frauen, die in Zukunft öffentlich Farbe bekennen, nicht mit einer Flut an Beleidigungen und Drohungen rechnen müssen. Jeder potenzielle Täter soll wissen, wenn ich Online-Straftaten begehe, wird das Folgen für mich haben. Ja, Jack ist es bestimmt jetzt Zugpferd hier von dem Laden. Okay, er ist auch dabei. Ups. Hallo, Masala. Wer sich öffentlich äußert, erntet Hass. Ja, so ist das. Ich bin nicht bereit, das hinzunehmen. Ja, dann get out of the kitchen, würde ich sagen. Regelmäßig werde ich online beleidigt, etwa als Systemnutte. Hurensohn oder dreckiger Müllhaufen. Ja, okay. Aber das muss man überall weglöschen, die Leute bestrafen. Ja. Dann wird es hier nochmal wieder repliziert. Ja. Seit es so dann gibt, kann ich mich dagegen wehren. Ich rate jedem, das ebenfalls zu tun. Wir leben in einem Rechtsstaat. Ach so. Es wird Zeit, dass wir unsere Rechte auch online verteidigen. Ja, jeder Bürger kann ja auch seine Rechte einklagen, ne? Wenn er meint, das wäre jetzt unrecht gesperrt worden oder so. Aber er lässt sich dabei helfen, zum Beispiel. Da gibt es eben Hilfe. Für die Bürger nicht so, ne? Julia Klöckner. Anderer Meinung zu sein, ist in der Demokratie möglich und nötig. Aber Anstand und Respekt auch. Wer glaubt nur, weil er oder sie sich im Digitalen befindet und dann auch noch seine Identität verschleiert, alles absondern zu können, was er oder sie will, bis hin zu Morddrohungen, muss die Antwort analog zu spüren bekommen. Es gibt Grenzen, Anstand und Strafrecht. Anstand und Strafrecht. Ich kann nur jeden und jeder raten, sich Hass, Beleidigung, Morddrohungen nicht gefallen zu lassen, anzeigen. Ja, wenn es wirklich Hass und Morddrohungen sind, dann kannst du verstehen. Eine Morddrohung beinhaltet ja auch irgendwie so eine Gewaltandrohung. Und sie habe ich ja auch noch, Aktivistin, Journalistin und Moderatorin. Das ist ja der nächste, den ich hier habe. Okay. Anschwärtsagentur wird bei Moderatorin die Merz Schwachkopf genannt. Ja, Skihörer sagt, Halleluja, was Gott nicht alles tut, um uns von diesem Schwachkopf zu bewahren. Auf ihm, ja. Aber die Grafik ist ja nicht auf ihr Mist gewachsen, hast, ne? Welche Grafik? Ja, von dem Schwachkopf. Schwarzkopf. Die hat einfach nur so Schwachkopf gesagt. So, okay. Aber das ist dann wahrscheinlich eine Meinungsäußerung oder irgendwas. Schwurbel, Schwurbel, passt schon. Ach so. Kiesewetter, ja, okay. Rote Ritsch. Oh Gott, der ist auch mit dabei. Ostermann. Kennst du den? Ach so, ach ja. Der Polizeigewerkschaftssprecher. Den hätte ich jetzt eigentlich nicht erwartet. Okay, das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Meinungsfreiheit endet dort, wo Drohungen anfangen. Ja, dem stimme ich zu. Ich schlitze dich auf und trinke dein Blut, du Nazi-Sau. Du gehörst vergast oder ich wünsche deiner Familie einen elenden Tod. Das sind Sprüche, die Linken mir alle Nasen lang schicken, oder wie? Würde ich nämlich mal von ausgehen. Welche Dank so dann konsequent rechtsstaatlich verfolgt werden. Das Internet von Hass und Hetze sicher zu machen. Es ist ein wertvoller Beitrag für unsere Demokratie. Dafür bin ich dankbar. Oh Gott. Nein. Nein, es ist nicht Mareile. Doch, es ist Mareile. Oh mein Gott. Das Internet ist ein Höhlenaufsicht. rechtsfreier Raum. Oh Es ist doch schon nein. viel zu lange auch ein Sprechblase, rechtsfreier Raum. In ihm treiben sich Menschen herum, die ohne Angst vor Konsequenzen Straftaten begehen. Das muss sich ändern. Straftaten im Netz müssen endlich spürbare und tatangemessene Strafen zur Folge haben. Ja, Mareile, dann bist du bei ganz bei der falschen Abteilung, wenn es um Straftaten angemessene Folgen geht. zum Beispiel Hunden Alkohol geben, sollte hart bestraft werden. Alle. Stigma. Der größte Austeiler von allen. Ja klar, natürlich. Der noch nie mal beleidigt. Ja, da sind wir jetzt hier am Anfang angekommen. Oh Gott. Da waren noch ein paar Ja. Überraschungen mit dabei, meine Aber Güte. habe ich vorne prominent mit dabei, war. Gesehen. Okay. Alter, Mareile Ihle in einer Reihe mit dem Bundeswirtschaftsminister. Armin Wolf, oh, das ist ja schade um den. Oder Armin Wolf, oder? Armin Wolf, ja. Ja. Kennen wir den? Das ist ein Ich glaube, ORF-Journalist, steht hier drin. Wolf. Ja, ich glaube, ich kenne ihn. Hat der nicht irgendwie bei Dreisat auch Sachen? Ich glaube. Kann sein, Dreisat ist doch auch vom Österreichischen mit, oder nicht? Genau. Ja, Wolf Also. Brodnik, Klenk. Auch. Wechseln von Musks Hate Speech, Leuder X zu Blue Sky. Auch. Dutzende Journalistinnen mit 100.000 Followern auf X legen aus Protest Accounts auf X still. Wolf Musk habe den Irren erlaubt, die Anstalt zu übernehmen. Ja, Ganz bestimmt. lass mich raten, Sie haben keine Beispiele vorgelegt, wegen denen, dass jetzt alles so böse ist da. Nehmen Sie es Und nochmal das auf, bitte, ne? Beispiel ist, man kann sich jetzt mittlerweile nicht mehr als Superjournalist auf X äußern, ohne dass darunter lauter Leute sagen, dass man Unrecht hat. Das ist das Oh, Beispiel. Mensch. und wenn man Pech hat, kriegt man eine von diesen sogenannten Community Notes. Das ist ganz peinlich, weil dann sehen die Leute, dass man gelogen oder etwas weggelassen hat. Das ist patriarchal und sexistisch. Ja, das Oder sind in so. diesem Fall halt auch wirklich alles nur irgendwelche Leute Ingrid aus dem tatsächlich. linken Spektrum. Also. Ich hätte jetzt gedacht, da gibt es einen anderen prominenten Journalisten, der Brotnecker ist, aber die meinten, das Nee, ist die das ist Ingrid. tatsächlich die Ingrid, ja. Das ist die Ingrid. Oh, geil. Am Exit beteiligen sich neben ORF-Anchorman Armin Wolf und Standard-Kolumnistin und Autorin Ingrid Brodnik. Das war schon die zweitbekannteste. Etwa Florian Klenk, in Klammern Falter, also links. Gerhard Riedemann, der Standard, also links. Martin Kojinek, Media Forward Fund, kenne ich nicht. Forward klingt nach Ich glaube, progressiv. noch genauer brauchen wir es nicht. Die machen alle den Vielleicht die SPD-Move Medien hinterher. Puls 4, Puls 24, ProSieben, Sat.1, Oh ja, Spiegel Süddeutsche müsste man nicht. Zeitung, Spiegel, Standard, Wave. Das Tesla-Milliardär der Elon Musk arbeitet seit der Übernahme vor 2 Jahren unermüdlich daran, Twitter als konstruktive Diskursplattform zu zerstören. Geil. Ist geil. Schon krass, ja. Also, Das ist so ist so eine billig. Aktion, irgendwie, ne? Von dem, wahrscheinlich von dem Wolf, der ist ja der bekannteste da. Und jetzt müssen sie noch losgetreten bekommen, dass es auch ein Shaming gibt, wenn wer nicht, für den der nicht mitmacht oder so. Das ist Das ist ungefähr schon, so, ja. als würden irgendwie 5 Jahre nach dem Mauerfall immer noch Leute da sitzen und sagen, ja, aber die haben die DDR als konstruktive Sozialismusplattform zerstört. Deswegen gehen wir jetzt hier weg und irgendwo hin, wo es mehr wie die DDR ist. Ja, geilo. Wer viele Super. Follower hat, kann kein politisches Posting mehr schreiben, ohne Dutzende und hunderte untergriffigste Kommentare, größtenteils vermummte Agro-Trolle. Für etwas exponiertere Frauen ist X ohnehin unzumutbar geworden, das weiß der Armin ganz bestimmt. Und der Übertroll ist leider der Chef, den der Laden gehört. Elon Musk mag ein genialer Unternehmer sein, nee, und unermesslich reich, ja, in Aktien. Aber auf X verbreitet er ohne jede Hemmung Verschwörungsfantasien, Desinformation und Fakes. Und das macht ihr gar nicht, ne? Das macht ihr überhaupt nicht. Beispiele brauchen wir auch nicht. Beispiele. Ja, ich wüsste schon Sachen, die sie so einordnen würden, die er gemacht hat. Aber. Ja, würdest du die auch so einordnen? Nicht unbedingt, ne. Vor allen Dingen weiß ich auch Beispiele von Ingrid, die Verschwörungsfantasien, Desinformation und Fakes betreffen. Also ich weiß bis heute ernsthaft nicht, warum sie mich geblockt hat, ganz ehrlich. Wahrscheinlich eine Liste. Ich muss sagen, ich war immer eigentlich freundlich. Sie hat deinen Namen irgendwo gesehen, gebergetblock.de. Ja, wegen flachem Maß natürlich. Ich hab ja sogar mal gesagt, hier fallen nicht auf Falschinformationen rein. Prüf bitte mal das, was du da gerade gepostet hast. Vielleicht war es das. Mansplaining. Kann sein. Der Tannhäuser fasst schön zusammen. Die zensieren die Kritiker nicht mehr alle weg und unsere schönen Kartenhäuser fallen bei leichtestem Gegenwind zusammen. Ja, genau. Wir machen in Österreich weiter. Ist doch alles super. Wer von euch erinnert sich noch an Natascha Strobel? Ich erinnere mich. Ich habe gehört den Namen schon mal. Die jetzt, X-Alternative. Oh, jetzt um was soll ich sagen? Dann können wir das auch gleich hier ablesen. Nee, ich finde, das ist ein sehr schöner Artikel. Ich möchte Teile daraus vorlesen, bitte. Die X-Alternative Blue Sky ist seit einigen Tagen in aller Munde. Linke Meinungsmacher hoffen nämlich, dass sie dort kritiklos ihre Ansichten verbreiten können. Doch einigen ist die Plattform nicht woke genug. Babler-Beraterin und Aktivistin Natascha Strobel hat sich von dort schon wieder verabschiedet. Schuld sind toxische Männer. Was bedeutet denn Babler-Beraterin? Ich weiß nicht, der Babler wird irgendein Politiker sein oder so. Sind okay. Österreicher anwesend. Bitte erleuchtet zu uns in die. Sagst du schon, das wäre Mundart für. Babler. Babler, das wäre bei Hessisch, die ist so in Frankfurt. Ja. Babler-Berater, ich habe mir einen neuen Babler-Berater geholt, der sagt mir, was ich sagen soll. Genau. Aber ich meine, das wäre schon eine Stelle, auf die sie passt. Also, ne? Also, ja, genau, die Linken sind alle nach Bluesky. Die Begründung für ihren Abschied lässt aufhorchen. Und da kommen jetzt halt die Texte, die du auch als Originalquelle hast. Nachdem ein Cis-Mann gestern meine Grenzen hier so dermaßen überschritten hat, dass es mir danach so dreckig ging, habe ich beschlossen, hier vorerst nicht weiter aktiv zu sein. Ich merke, was diese Grenzüberschreitungen mit mir machen und es ist nicht schön. Begründet sie ihren Blue Sky Exit. Und da ist nämlich auch der Tweet drin, den ich letztens schon mal angeschnitten hatte, wo jemand sich bei ihr über das schwere Leben als Transperson beschwert hat und sie geantwortet hat, du interessierst mich persönlich gar nicht. Ich weiß nicht, warum ich deine Gefühle managen soll. Mach, was du glaubst. Ich bin nicht die Projektmanagerin deines Lebens. Und darauf hat sie wohl Kritik gekriegt und jetzt waren die Grenzüberschreitungen nicht schön. Und das Schöne ist auch in dem Artikel, auf X laufen unterdessen schon Wetten, welcher linke Journalist sich als erster wieder auf der Plattform zurückmeldet. Die Entscheidung dürfte dann aber wohl schon gefallen sein, denn kurz nach seinem Abschied tippte Falter Chefredakteur Florian Klink schon wieder in die Tasten. Und es ist halt wirklich so, ein Tweet, wo, wie schauen eure neuen Sachen aus? Zeigt Pläne. Und jemand anders antwortet ihm so, du bist nicht mehr auf Twitter, Florian. Also so gut funktioniert das mit dem linken Rückzug nach Blue Sky, dass die Leute eigentlich, die setzen halt mal so einen Ballon ab, aber wenn keiner mitkommt, dann twittern sie halt wahrscheinlich auch einfach weiter. Ja, der Mr. Peterson macht hier ordentlich im Hintergrund ein Blödsinn, wenn er merkt, dass ich konzentriert am Arbeiten bin. Das ist unglaublich. Ist er eine toxische, in Klammern, Cat-Katze? Cis-Katze. Dafür kann ich auch auf Twitter bleiben, wo ich mir die Drohung der extremen Rechten jeden Tag gebe. Zwei, drei Dosen brauche ich, damit ich gut draufkomme, gell? Die Drohung der extrem Rechten, sonst, die pushen. Ihr reicht mich sonst via Facebook, Patreon. Und Steady. Also zwei am Sachen, wo man Geld zahlen kann. Genau, am liebsten noch Patreon. Oder man sieht sich auf Veranstaltungen, meine Grenze ist erreicht. Ja, du musst deine Grenze öffnen, Natascha. Ich weiß gar nicht, also wie kann ein woker Mensch überhaupt Grenzen haben? Das erklärt sich mir nicht. Hat inzwischen jemand gesagt, was ein Babler ist im Chat dann? Babler ist der SPÖ-Chef. Ein Politiker, ein österreichischer Politiker. Ja, aber SPÖ-Chef, das passt ja. An dieser Stelle möchte ich eine große Warnung vor toxischen Cis-Männern aussprechen, die von fremden Frauen emotionale Arbeit verlangen und diese Frauen hetzen, sobald sie diese nicht erfüllen. Es ist sehr klassisch, Zurechtweisungen mit Aggressionen zu beantworten. Taylor's oldest time. Meine Grenze ist erreicht. Das war, Mensch. Kühl ab. Die lügen sich doch in die Natascha. Das ist eigentlich immer so gemein. Jetzt will er das sehr nicht. Sehr verehrte Herren Verbrecher und Verleumder. Werte Lügner und Lügnerinnen. Liebe müde und kalte Krieger, blutige Stümper, Dilettanten, Gaukler, hochgeschätzte geistige Bürgerkrieger, Brandstifter und Brunnenvergifter, ehrenwerte Erpresser, Klimaverpester und Klassenkämpfer, liebe Handlanger Moskaus. Das ist bei der CSU. Und Steichelecker Washingtons. Mittelmäßige Spießbürger und reaktionäre Maulhelden, linke Landsknechte und rot-grüne Chaoten. Ich begrüße Sie alle voller Hochachtung, auch in Begleitung Ihrer ahnungslosen Engel und nützlichen Idioten. Prost. Tja, ne? So war das mal in Deutschland. Bevor sich alles geändert hat. Echt üble Beleidigung. Ja. Müssen alle verklagt werden, alle ihre Leute. Und für die Jüngeren, da in der ersten Reihe saßen halt wirklich die Granden der CSU und haben darüber gelacht und haben gewusst, wie das gemeint ist und haben verstanden, dass das durchaus auch Kritik an ihnen war. Ja, der gute Walter Sedlmayr, leider später von einem habgierigen Liebhaber umgebracht worden. Stimmt, ja. Das ist jemand, der wirklich unter der Unterdrückung der Homosexualität gelitten hat. Das ist nicht irgendein Darsteller. Oder ich meine, der Mann hat das sein Leben lang verstecken müssen, weil es nicht möglich war, in Bayern im Endeffekt gleichzeitig Volksschauspieler und Kabarettist und auf Bühnen zu sein und homosexuell zu sein. Der hat wirklich gelitten, liebe Gratismut, Transmenschen von heute. Ja, Mr. Peterson, du gibst mir recht. Ja, allerdings. Homo Duplex hat mal wieder ein Video gemacht, da wollte ich mal darauf hinweisen. Einen fetten Shoutout sozusagen. Und zwar über die MIT-Sendung bezüglich Rassismus, wo sie wirklich alles durcheinander geworfen hat. Also Rassen und Rassismus und Definitionen unterlassen und ja, weiß ich nicht, was noch alles hat. Ein paar sehr interessante Ausschnitte aus anderen Sachen eben auch zusammengeführt, die erklärend sind und so. Also ein sehr sehenswertes Video, eben 5 Tage alt und das ist jetzt erst Teil 1, auch wenn es knapp 2 Stunden lang ist und kommt noch was hinterher. Ich freue mich schon drauf. Wie gesagt, brauchen wir nicht mal reingucken, aber ist auf jeden Fall sehr sehenswert. Ne? Ja, möchte ich ausdrücklich sekundieren. Ich habe noch nicht das ganze Video geschafft, ich habe so ungefähr die Hälfte bisher. Ich werde sehr gut unterhalten, also ich mag die trockene, ab und zu sarkastische Art von ihm sehr gerne. Ja. Auch wenn er hier und da sogar wirklich emotional wird für seine Art. Aber das passt schon. Und ich finde es super, dass er halt echt in die Details geht und die Konzepte wirklich auch so rausmeißelt, dass jemand, der sich gar nicht mit dem Kram befasst, da was lernen kann. Also wenn ihr jemanden habt, der einen Einstieg in das woke Rabbit Hole irgendwie haben will, hier ist ein super Einstieg. Ja, ja, die ganzen Ursprünge und so, die ganzen, ja, was eben herkommt, wer fair sich das erst ausgedacht hat und so weiter mit Critical Race Theory und sowas reingebracht. Intel kommt dann auch auf Kolonialismus und hat unter anderem auch eine sehr interessante afrikanische Unternehmerin dabei, die eben berichtet, dass Afrika nicht prosperiert, aus verschiedenen Gründen, die nicht immer im Außen zu suchen sind, sozusagen. Ja, auch sehr interessanter Part auf jeden Fall in dem Video, der erhellend ist, was solche Zusammenhänge angeht, eben. Ja, ja, also gucken, ne? Guckbefehl, ja, oder wie so. Auf jeden Fall gerne gucken, Homo Duplex abonnieren, liken und was auch immer. Ich weiß nicht, ob der ein Patreon ist. Aber der Mann ist... Ja, der hat sich jetzt auch ein Patreon gemacht, hat am Ende erzählt. Ja. Okay. Ja gut, aber das ist jemand, von dem kriege ich wirklich das, was die Frau Mighty eigentlich machen sollte. Umsonst. Genau. Und wenn ich dem Geld geben möchte dafür, dann ist das... Ja, ich habe so das Einzige, was mir so wohlwollend eingefallen ist zu der Mighty, ist, dass sie vielleicht auch irgendwie 10 Schreiberlinge da im Hintergrund hat und jeder muss mal mit so einer halben Textzeile da reinrutschen oder so und dann kommt da ein Unsinn raus am Ende. Naja. Ja, da kann man ja nichts drüber sagen, das weiß man ja nicht, wie das ist. Ja, genau. Ja, eine Vermutung so. Stimmt, ich traue das auch durchaus zu, dass sie einfach von diesem ganzen Aktivisten-Kram sich das einfach zusammensuchen lassen und es einfach nur vorliest oder so. Ja, ja, also ich als Dritter im Bunde kann auch sagen, ich habe es auch schon komplett gesehen und alles, was bisher gesagt wurde, unterstütze ich auch vorbehaltlos. Ist wirklich ein sehr gelungenes Video und hat mich auch ganz schön, also das einzige Negative, was ich dazu sagen kann, ist, dass es mir im Endeffekt vor Augen geführt hat, wie schlecht unsere Analyse hier teilweise ist und wie oberflächlich, weil der Homo Duplex, der hat da schon noch auf jeden Fall ein paar sehr treffende Sachen gefunden, auch so ganz beiläufigen Bemerkungen von ihr, wenn man sich gar nicht weiter darüber Gedanken macht, da sagt er nochmal so, nee, das ist ja aber gar nicht so und so und also ich weiß nicht mehr genau, was das war, aber ich habe mir an mehreren Stellen irgendwie gedacht, wow, da wäre ich nie drauf gekommen, aber es ist ja auf jeden Fall ziemlich offensichtlich eigentlich, aber ja, also gute Beobachtung auf jeden Fall. Ja, wenn man sich das so überlegt, dann ist schon miese Beeinflussung, also eine Menge. Aber es ist absolut beeindruckend, wie er sich überhaupt nicht auf die Argumente einlässt, inhaltlich sozusagen, sondern einfach nur die Oberfläche beleuchtet. Was ist das jetzt für eine Theorie? Wo kommt das her? Wie kommt man überhaupt auf so eine Idee und so weiter? Ne? Das finde ich schon wirklich beeindruckend. Ja. Und wie oft er sie halt auch darauf hinweisen muss, dass sie Fragen nicht zu Ende stellt oder nicht beantwortet oder von einer Verallgemeinerung direkt auf eine Spezialisierung kommt, so. Es ist so billig, was die Frau macht. Und ich meine, er unterstellt ja sehr offen, dass sie das mit Absicht macht. Und wenn man seiner Analyse folgt, muss man eigentlich auch dieser Meinung sein. So, zumindest soweit, wie ich es bisher gesehen habe. Jo. Ups. Ja, soweit zu Mai. Ja, und Wissenschaft, das ist ja auch das Thema der Gebupp. Wir hatten ja über die Auseinandersetzung innerhalb der Gebupp ganz lange geredet und der Hümmler, der hier in dem zitierten oder Screenshot irgendwie zu sehen ist, das war ja mal der Chef von der Gebupp, ganz kurz, und er und seine postmodernen Social Justice Warrior sind da ja so ein bisschen auf die Nase geflogen mit ihrem Austeilen gegen alle anderen und nur auf ihrem Kram bestehen, und die haben jetzt ihren Alternativ Projekt skeptics.org gegründet. Oh ja, Skeptiker ist ein guter Begriff, der ist überhaupt nicht verbrannt und da hat es auch in der Vergangenheit überhaupt gar keine Probleme mitgegeben. Ich freue mich schon. Die IBler sich nicht auch Skeptiker genannt teilweise? Nee, die haben uns Skeptiker genannt. Achso, die haben uns ja immer Skeptiker genannt. Es gab ja auch Leute, die haben das übernommen und sind dann sellifiziert worden. Ja, der Hümmler sagte, wir haben da gar nicht verloren. Wir wollten ja hier den Clean Up the Mess. Also hier das, wir gehen nach Blue Sky. Das ist dafür besser. Wir wollten das hier wieder aufräumen, Leute, was die Alt-Right-Kulturkrieger hier angerichtet haben. Alt-Right-Kulturkrieger, ne? Hier der neue Chef von der GWUP ist ein SPD-Typ. Alt-Right-Kulturkrieger. Kommt immer drauf an, wo du stehst. So von Stalins Warte aus, der würde das auch so sehen. Ist ja ein Sozialdemokrat. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Hast recht. Ja, der X-Ray Enraged weist darauf hin, dass das ja eigentlich Skeptic Plus ist, nur dass das X, das Plus also irgendwie umgekippt ist. Gute Idee. Was macht eigentlich Sally Slick Euphy? Ich hoffe, nix. Dann erzählt er den Leuten keinen Bullshit. Naja, hat er letztens bei Imp erzählt, was er macht. Oh, okay, das habe ich mir nicht angeguckt. Und zwar ist er Mitarbeiter bei diesem... Bei So Done. Nee, Weltethos-Institut, wo der Leiter davon der Ombudsmann der FDP ist. Ja, jetzt Ruhe. Ja, nun. Ich muss gerade googeln, was das Weltethos-Institut ist. Das ist so ein verschwurbelter Krempel. Ja, Uni Tübingen. Werteorientierung, Dialog und Vertrauen in Wirtschaft und Gesellschaft? Ja, Dialog, ne? Wer weiß, vielleicht ist ja doch mal hinten losgegangen. Schuldenbremse, ja oder nein? Ralf Füchs wird hier interviewt. Und Quent, in einem Ding. Hm. Okay. Ja. Andrea Jung, CSU, Quaschnik. Oh je, yeah. Das sieht schlimm aus. Das ist auch. Passt dahin. Ja, und auf jeden Fall sagt der Himmler, das wäre ein guter Job gewesen, wenn wir sie rausgekegelt hätten. Aber die Mehrheit der Leute wollte nicht, dass wir es tun. Ja, Herr Himmler. Alles klar. Vor allen Dingen, ey, hätten die einfach so rauskicken können. Ne? Das ist ja genau deswegen, weswegen sie da auch im Prinzip einen Schwanz eingezogen haben, weil sie es gemerkt haben, dass sie da keine Majority mehr kriegen. Ne? Ihre einseitigen Sichtweise. Who's that? Das ist ein Herr Pistorius. Pistorius, ping, ping. Ich hatte, glaube ich, letztens irgendwie behauptet, dass er ja mit der Ex-Frau von Gerhard Schröder, mit der einen liiert ist. Ich habe jetzt aber gemerkt, das war ja zwar mal, aber das war wohl irgendwie nur kurz. Also er ist jetzt irgendwie wieder verheiratet, aber mit einer anderen. Also nur zur Richtigstellung. Und jetzt erzählt er uns hier was, wo... Ist ja Polyamor vielleicht. Viel richtig. Man sieht es den Leuten manchmal nicht an, ne? Also 5 Frauen oder so, keine Spuren hinterlassen scheinbar. Nein, keine Falschbehauptungen hier machen. Liebe Genossinnen, liebe Genossen, liebe Freundinnen, liebe Freunde. Soeben habe ich unserer Partei und Fraktionsspitze mitgeteilt, dass ich nicht zur Verfügung stehe für die Kandidatur um das Amt des Bundeskanzlers. Das ist meine souveräne, meine persönliche und ganz eigene Entscheidung. Ich habe es in den letzten Wochen immer wieder betont und ich sage es auch heute in aller Deutlichkeit. Wir haben mit Olaf Scholz einen hervorragenden Bundeskanzler. Das ist doch schon die erste Lüge. Wir haben mit Olaf Scholz einen hervorragenden Bundeskanzler. Ja, es ist schon die dritte oder vierte. Er ist, glaube ich, nicht alleine entschieden. Das war schon mal die erste Lüge, glaube ich. Ja, naja, also es gab halt so ein Leak, da habe ich das auch rausgefunden mit seiner Frau, weil... Es wird behauptet, dass er in einem internen Gespräch gesagt hätte, dass er das seiner Familie irgendwie nicht antun kann oder so. Jetzt ja, das ist seine Entscheidung, aber er hat sich allein entschieden. Sagen wir mal so, er hat sich schon einen Berater geholt und so weiter. Was die Entscheidung angeht, meinetwegen kann man ja definitionstechnisch das nochmal anders sehen, aber ne, irgendwie war es nicht so alleine seine Entscheidung. Er hat sich da schon irgendwie rückgefragt und so weiter. Ja, normal auch. Er hat eine schon für normale Zeiten schwierig zu führende Koalition aus 3 Parteien durch die vielleicht größte Krise der letzten Jahrzehnte geführt. Wir hatten übrigens schon ewig 3 Parteien Koalition, weil die Leute ja immer wieder vergessen, dass die CSU ja auch eine Partei ist. Also. Das ist ein Punkt auf jeden Fall. Und so und wie genau hat er mit 3? Also gab es aber früher ein paar mehr Parteien dann dabei oder so, dann kann keiner vorkommen. Ne? Und wann war das, wo sie uns sicher durch irgendwelche Krisen gebracht haben? Das muss nur noch kommen. In einer Zeit, in der die Welt zunehmend durch Krisen, Spannungen und Krieg bestimmt wird, in einer Zeit, in der wieder Krieg in Europa herrscht, hat er dafür gesorgt, dass die Ukraine mit Deutschland den größten Unterstützer in Europa hat. Und er hat dafür gesorgt, dass Deutschland... Was hat eigentlich die SPD Hannover damit zu tun? Mit dieser Krise, die wir da haben? Hat die da irgendwas mit zu tun, der Pistorius, der da jetzt kandidieren will in Hannover? Hat sie irgendwas damit zu tun? Man weiß es nicht. Nicht ich meine, wann fällt denen eigentlich auf, dass sie Bundesminister in Deutschland sind und nicht in der Ukraine? Das frage ich mich immer. Ein verlässlicherer und stärkerer NATO-Bündnispartner ist. Olaf Scholz steht für Vernunft und Besonnenheit. Und das ist gerade die nächste Lüge. Olaf Scholz steht für Vernunft und Besonnenheit. Olaf Scholz steht für Vernunft und Besonnenheit. Bei mir steht er vor allem für Gedächtnislücken und für den G20-Gipfel in Hamburg. Für mich steht er immer nur rein visueller als eins für diesen Tiny Tune-Charakter. Wie heißt der nochmal? Elmer Fudd. Elmer! Aber nur vom Äußeren her. Ja, visuell. Bitte keine Hausdurchsuchung. Ich habe Bademantel, glaube ich, mir schon geholt. Ja, ich muss mir noch einen bestellen, irgendwie was Schickes. Steht man jeden Tag extra früh auf. Erstmal eine Pfeife in den und Anzug anziehen und wenn es klingelt, man sagen kann, guten Tag, werte Herren. Ich habe Sie schon erwartet. Also vor die Füße aschen. Soll ich den Beamten etwas Tee und Gebäck herausbringen? Sie wollen meine digitale Endgeräte, da muss ich Sie leider enttäuschen. Gerade in Zeiten wie diesen, in Zeiten globaler Umbrüche und populistischer, gefährlicher Angriffe auf die Demokratie weltweit von besonderer Bedeutung. Olaf Scholz ist ein starker Kanzler und er ist der richtige. Schon wieder die nächste Lüge. Er ist ein starker Kanzler. Also bei der letzten Wahl war er noch ein intersektional feministischer Kanzler. Vor allem. Absoluter Überraschungskanzler war er. Eigentlich hatten ja eigentlich den Laschet auf dem Zettel. Ne? Ja. haben sie dann rausgemobbt wegen diesem Quatsch, genau. Ja, und dann, wobei der auch furchtbar geworden wäre. Dann kam der Rising Star Olaf Scholz. Ja. Und die schlimmste Lüge spricht aber ja jetzt gerade aus, dass du ihn unterbrochen hast. Und er ist der Richtige. Was auch immer, die der ist nicht der Richtige. Ja, genau. Warum ist er nicht Kandidat, der Kandidat der Menschen? Als Kandidat kann er der Richtige sein. Ne? Er ist halt nicht der Richtige als Kanzler. Ne? wenn dann der richtige Kanzler deswegen drankommt, ist das ja in Ordnung. Also. Liebe Genossen, die Diskussionen um die Kanzlerkandidatur in den vergangenen Wochen haben für zunehmende Verunsicherung in der SPD und auch für Irritation bei den Wählerinnen und Wählern gesorgt. Das schadet meiner Partei, der ich jetzt seit 8... Ja, da macht ihr euch ganz große Sorgen drüber, ne? Dass die Leute irritiert sind, ja. Die kommen da gar nicht mit klar. Können nachts nicht mehr schlafen, denken sich. Kann doch nicht sein, ja, dass der große Olaf in Frage gestellt wird. Dabei ist er so kompetent und fantastisch. 48 Jahren angehöre. Und ich habe diese Debatte nicht angestoßen, ich habe sie nicht gewollt und ich habe mich für nichts ins Gespräch gebracht. Wir stehen jetzt gemeinsam in der Verantwortung, diese Debatte zu beenden, denn es geht um viel. Ihr werdet euch vielleicht erinnern, ich habe schon bei meinem Amtsantritt als Verteidigungsminister im Januar letzten Jahres gesagt, das Amt des Verteidigungsministers ist für mich kein Karrieresprungbrett, so wie es das für einige meiner Vorgängerinnen oder Vorgänger gewesen sein mag. Ich habe mir in dieser Zeit das Vertrauen. Wer ist denn vom Verteidigungsminister irgendwie Rudolf Scharping oder wie? Oder wer ist Ursula von der Lilly. Ja, stimmt, die war ja auch mal Verteidigungsminister. Aber die war ja nicht Bundes-, die war ja nicht Kanzlerkandidatin. Also. Der beste Kommentar für dieses Segment geht an Tales on Rails und seine Frage: Was erzählt der Laschet da? Frauen der Truppe erarbeitet. Und das ist mir sehr wichtig. Und ich habe die Arbeit und die Truppe ins Herz geschlossen. Und diese Arbeit ist nun mal noch nicht erledigt. Ich will sie fortsetzen. Es gibt noch viel zu tun. Ich werde in den kommenden Wochen gemeinsam mit euch kämpfen. Für eine starke Sozialdemokratie. Für unseren Kanzler Olaf Scholz. Für ein sicheres und demokratisches Deutschland. Oh oh. Tja. Sicheres demokratisches Deutschland. Ja, indem sie dich morgens im Bademantel vorführen dürfen. Ja, kannst du auch mal kämpfen. Ja, wunderbar. Freue ich mich schon drauf. Ja. Wollen wir irgendwie so einen Wetttopf machen, wenn es von uns als Ersten erwischt? und als Innenminister in Niedersachsen über so viele Jahre war der gute Mann natürlich jetzt auch nicht gerade eine Glanzleistung. Also man kann jetzt vielleicht sagen, dass andere Leute es eventuell noch schlechter gemacht haben, keine Ahnung, wir haben keinen Vergleich, aber ich meine, Frage, ja, in welchem Interesse. Da hatten wir diesen Verfassungsschutz, den wir jetzt immer noch haben und so, ne? Also. Der 500.000 Menschen beobachte. Ich meine speziell den Niedersächsischen. Ach so. Ich meinte den Bundes. Ja, und kommen wir nun zu der schlechtesten Nachricht des Tages. In Niedersachsen ist ja alles besser. Soll SPD und Grüne dran sind, wollte ich nur mal sagen. Ja. Stark Watzinger. Elif lebt in Kanada. Die ehemalige Bildungsministerin, das wird sie jetzt ewig, würde jetzt ewig anhängen hier bei uns. Wenn sie noch eine längere Politikkarriere vor sich hat, man weiß es nicht. Ich schreibe in 12 Jahren, schreibt sie uns mal einen Brief, so, ich wohne längst in, hast du in, keine Ahnung, in Takatuka-Land oder so. Und war eine Eikel. Meinetwegen, oder? Ja, also Frau Stark-Watzinger ist jetzt wieder die Spitzenkandidatin der Hessen-FDP. Hat aber weniger Stimmen bekommen, wie hier die Tagesschau verrät. Aber das, was die Tagesschau vor allen Dingen verrät, was ich hier zum ersten Mal mitbekommen habe, ist, wo haben wir es? Na toll, aus Batzoden. Ja, da kann der Hesse hier am Tisch gleich mal erzählen, dass Batzoden so eins von diesen reichen Ghettos ist, wo alles noch so ist wie vor 30 Jahren oder so, wo man die Leute schön weggehalten hat und die stattdessen in meiner Heimatstadt unterbringt. Zentral, ne? Das ist ja auch einfacher, wenn die sich da alle an einem Ort. Da in Bad Soden könnten die ja gar nichts, weil es ja alles zu teuer und so. Und außerdem, die verunreinigen da die Gärten, das möchten die Leute dann nicht. Elif lebt in Kanada. Elif lebt in Kanada und nicht in Bad Soden. Das ist ein Grund. Das ist nur Verständnis, ja klar. Also ja. Da kommt sie her, nur mal so, damit man weiß, das ist jetzt nicht irgendwie ein Arbeiter. Wahlkreis, das wäre schon einer, wo sie sogar wahrscheinlich eine Chance hätte. Also zumindest ein paar Stimmen mehr zu kriegen. Als wer jetzt auf jeden Fall auch Stimmen im Wahlkreis bräuchte, ist nämlich die gute Katja Adler. Bekannt von ihrem praktisch wöchentlichen Auftritt hier in meinen Quellen. Und die Tagesschau schreibt, mit Katja Adler zog ein weiteres Mitglied des Bundestages dagegen bei ihrer Kandidatur um Platz 4 deutlich den kürzeren. Gegen die als konservativ zählende 50-Jährige setzte sich in einer Kampfkandidatur Ernestos Varfarosis mit klar 70,3% durch. Adler hat in ihrer Bewerbungsrede beklagt, die FDP-Führung habe nach einer Reihe von Wahlniederlagen zu lange mit einem Weiter-so und an der Ampelkoalition festgehalten. Sie hatte sich mehrfach deutlich von Ampelprojekten distanziert und zum Beispiel als einzige der FDP-Fraktion im Parlament gegen das Gesetz zur Cannabis-Legalisierung gestimmt. Ja, man könnte noch dazu fügen. Ja, man könnte auch noch hinzufügen, sie hat gegen das Selbstbestimmungsgesetz gestimmt. Oh, und das hätte mich schon wieder freundlich gestimmt. Ja. Ein Minus, ein Plus. Ja, wir wissen noch nicht, warum sie jetzt, also müsste man sich nochmal angucken, warum sie dagegen gestimmt hat. Vielleicht ja auch, weil sie schon kommen gesehen hat, was jetzt wie scheiße ist. Das Gesetz ist. Ja, genau, vielleicht ging es um die Form, so, ne? Das kann ich schon verstehen. Das ist ja auch Blödsinn. Das kann schon gut sein, ja. Ja, und die gute Dame hat also den letzten Listenplatz jetzt. Listenplatz 22, mit anderen Worten, ist so gut wie ausgeschlossen, dass sie dem nächsten Bundestag angehören wird, selbst wenn die FDP es da wieder reinschafft. Das ist aber auch so Gnadenbrot, oder? Also finde ich Katastrophe, absolute Katastrophe. Was da unten steht, finde ich viel schlimmer. Dass der Wahlkampf nicht allein auf Ex-Bundesfinanzminister Lindner zugespitzt. Nein, ihr solltet den Typen rauswerfen. Ihr solltet einen frischen Anfang wagen. Der Lindner ist verbrannt. Das hat ja jemand gesagt. Also das hat ja jemand quasi gemeint. Aber also das ist der einzige Rat, den ich der FDP geben kann. Wenn sie sich retten will, muss der als erstes gehen. Bei dem nehmen die Leute gar nichts mehr ab. Ja, das wird aber dauern, bis, also jetzt, das wird jetzt schief gehen und dann gibt es einen Neuaufbau, an dem hoffentlich Frau Adler auch teilnehmen wird. Also, ich will es wirklich hoffen und Also ich verstehe auch gar nicht, wie es noch so viel Nibelungentreue geben kann in dieser Partei. Das ist ja also wirklich so auf dem sinkenden Schiff mit dem Captain oben stehen und mit ihm. Ja, die Leute sehen das halt anders. Die meinen ja halt so von wegen, der Lindner hat es ja probiert und sein Wirtschaftspapier und tralala und ja, so nach dem Motto, wir wollten ja alle das Richtige und es wurde ja nur schlecht gemacht. Was wäre es? Wir werden nachher noch hören, was die Taz über das Wirtschaftspapier, die Kolumnistin der Taz über das Wirtschaftspapier. Ein wenig an Führungsqualitäten so durchgesetzt und durchblicken lassen. Ne? Das ist nicht eine Entscheidung, wo es mit beeinflusst soll, ich weiß. Wie meinst du das jetzt? Über der Lindner. Dass er da, ja, der Lindner, was meinst du damit jetzt? Ja, dass er sich damit nicht in den Vordergrund spielen konnte und das wird auch ihm fehlt, ein Ruf einfach. Ja, dieses Macher-Ding meint er. Ja, genau. Nicht der Mama. Also er konnte sich nicht diesen Macher-Status erarbeiten, wo die Leute jetzt sagen, ah, der Lindner hat wenigstens was geschafft. Also aus meiner Sicht und ich denke auch aus dem gemeinen Volk. Ja, im Endeffekt hat er den ganzen Kram blockiert, was die hier Paus wollte und so mit ihm. Ah ja, aber er hat halt dafür an anderer Stelle Konzessionen gemacht, die nach der liberalen Partei eigentlich nicht würdig sind. Da muss ich fragen, wie blöd die anderen Gesetze wohl waren, wenn sie da die blockierten Sachen, wenn das hier das Selbstbestimmungsgesetz und das Cannabisgesetz war. Wie blöd macht dann das gewesen sein, was sie blockiert haben? Das muss ja noch viel blöder gewesen sein eigentlich. Ja, Kindergrundsicherung und so. Ja, okay, zum Beispiel. Und das ist ja auch bei vielen Leuten, die hören nur Kindergrundsicherung und denken sich, ja, ist doch wichtig, ist doch gut. Ja, das kostet auch noch Geld oben drauf. Ja, eben. Ja, der Hinkelstein fasst gut zusammen. Diesen Apparat dafür aufbauen. Die FDP war auf Mission Impossible und das stimmt auch. Also er hätte von vornherein hätte Lindner auf seinen eigenen Rat hören sollen. Besser nicht regieren als schlecht regieren. Und dann hätte er dieses Desaster vielleicht. Ich glaube, die FDP wäre jetzt stärker, wenn sie dann nicht mitregiert. Die haben sich das von Wissings und anderen Wissings aufschwatzen lassen. Und, hallo Konstantin, winky wink. Und derjenige, der das mit dem Selbstbestimmungsgesetz innerhalb der FDP am meisten vorangetrieben hat, weil das war ja auch im Wahlprogramm, stand das ja auch schon drin, kommen wir auch gleich noch zu, Jens Brandenburg aus Baden-Württemberg, der hat übrigens seinen Listenplatz verteidigt. Also der hat immer noch einen aussichtsreichen Listenplatz. Ja, und hier gab es ein Interview mit Christian Lindner vom Cicero und hier ist mir vor allen Dingen hervorgestochen. Wo war es hier? Also die Frage war mit der Ampel. Ach, er schließt übrigens kein Jamaika aus, er sagt, dafür wäre es noch zu früh. Oh mein Gott. Das ist ein Satz, der ihn eigentlich sofort disqualifizieren müsste in seiner Partei. Allein, habe ich dir schon mal erklärt, was die Definition von Wahnsinn ist? Dass wenn man die gleiche Scheiße immer wieder gleich macht und glaubt, dass wir was anderes dabei rauskommen. Was.jpg. Das ist eine feine Entwicklung, wenn die irgendeinen Clou, was sie finden jetzt, der sich plötzlich irgendwie in den Vordergrund spielt oder so, ne? Was Wichtiges oder so, die Leute sagen, oh ja, das ist wichtig, das müssen wir jetzt auch. Oh, das hier kann ich noch gar nicht. Der Friedrich Merz ist gewissermaßen in seinem zweiten politischen Leben. In seinem ersten Leben gab es eine Phase, in der er sich mit dem damaligen FDP-Vorsitzenden Guido Westerwelle im Sauerland getroffen hat und es Gerüchte zu einem möglichen Parteiwechsel gab. Von der Nähe ist nichts geblieben, Fragezeichen. Und Linda sagt, sie lassen aber auch nichts aus. Machen Sie sich keine Sorgen, wir haben ein gutes Verhältnis trotz des sportiven Wettbewerbs eigenständiger Parteien. Ja, das muss er immer betonen, sonst kriegt er von den Leuten einen hinten drauf, die sagen, wir wollen keine Leihstimmen und so. Weil das meinen sie ja bei 2013 das Schlimme, dass sie leider um Leihstimmen geworben haben. Das stimmt ja auch. Aber es gibt halt auch noch andere Probleme als das. Diesen sportiven Wettbewerb, den würde ich gerne mal sehen zwischen den beiden. Also. So. Oh, ah ja, genau. Das hier ist bei mir rausgestochen. Der weiter amtierende Minister Volker Wissing hat als Generalsekretär der Partei die FDP sehr geprägt und für die Ampel vorbereitet. Bedeutet sein Parteiausstieg nicht auch eine Kurskorrektur der FDP? Fragezeichen. Und Herr Lindner sagt, wenn Sie an historischer Aufarbeitung interessiert sind, dann empfehle ich Ihnen, das Wahlprogramm der FDP aus dem Jahr 2021 noch einmal zu lesen. Da sehe ich nichts, was Sie als Vorbereitung einer Ampelkoalition werten können. Und da gibt es bei uns auf dem Kanal gibt's da ein Video, das habe ich auch heute nochmal bei Twitter verteilt, wo man das nämlich sieht, diese Vorbereitung. Das war nämlich explizit was, worauf ich da damals eingegangen bin. Das haben wir uns so aus unserem Stream von direkt nach der Bundestagswahl, wo ich da nochmal drauf hingewiesen habe. Ich schaue auch gerade nochmal nach, wie es hieß. Ja, glaube ich, aber auch was eingefallen. So. Und das war Sicherheitslücke im FDP-Wahlprogramm. Ein Einzelvideo bei uns, ist ein Ausschnitt aus dem Stream vom 3.10.2021. Also genau da. Und da schauen wir in das Wahlprogramm rein. Und da sage ich also explizit zu verschiedenen Punkten, das wäre hier ein Anknüpfungspunkt für grüne Politik und so. Unter anderem war da halt auch diese Selbstbestimmungsgeschichte schon mit dabei. Also ja, Herr Lindner, ich bin an historischer Aufarbeitung interessiert und kann Ihnen sagen, da habe ich was gelesen, was ich als Vorbereitung einer Ampelkoalition werten könnte. Ich erinnere mich auch, dass der WDR, glaube ich, einen Check gemacht hat, wie klimatauglich die Parteien sind oder so, und die FDP doch überraschenderweise gewonnen hat und dann aber rausgeflogen ist aus der. Ja, die haben sich wieder nach unten gedreht, ja, und haben gemeint, ja, die Linkspartei wäre eigentlich die beste, ja. Ja, aber das ist doch auch schon, da hätte man es ja vielleicht auch merken können, ne? Dass da so eine Vorbereitung ist oder also man sich ein bisschen anbietet. Okay, lese ich das jetzt mal an der Stelle. Ja, wie man es nimmt. Also das ist ja wieder mit marktwirtschaftlich und technologieoffen und so. Das ist ja nicht diese Planwirtschaft, die die Grünen eigentlich haben wollen. Ja, okay. Ne, nur klimamäßig. Postklimaren Ära, ja. Ja, genau. Hier ist ein Interview mit Patrick J. Denin, intellektueller Vordenker des künftigen US-Präsidenten J.D. Vance. Ja, die postliberale Ära, die beschworen von einem, das ist ja so ein Ding, was jetzt viel diskutiert wird, hier von so einem Katholiken, das sind ja immer gerne so Katholiken und postliberal, und wenn ich mir das so durchlese, dann denke ich mir wieder so, ja okay, ich glaube, das Ziel von Trump wird wahrscheinlich dann aber doch eher diese Leute nicht zufriedenstellen, ich bin da eher skeptisch. Und finde es auch immer lustig, dass so Leute, die irgendwie meinen, alles ist irgendwie das Problem von dieser liberalen Ära, in der wir hier sind, und die Beispiele, die sie dann aufzählen, sind irgendwelche autoritären Auswüchse von dieser angeblich liberalen Ära, in der wir leben. Ja, es ist schon ein bisschen komisch mit diesem unterschiedlichen Verständnis von liberal und auch von sozial, sozialistischen im amerikanischen, ne? Also. Das amerikanische Liberal ist ja bei uns irgendwie echt nicht so gemeint, wie es da gemeint ist. Ja. Und das Sozial bei uns ist nicht so gemeint, wie die immer das sozialistisch verstehen. Irgendwie ist es komisch, ja. Mindestens mal, wenn ich so auch. Ja, gut, aber man muss halt einfach dann, wenn der Ami liberal sagt, eigentlich nur progressiv denken. Das ist ja eigentlich so ziemlich die Entsprechung. Ja, müsste man es vielleicht so besetzen, ne? Das wird sich immer nicht durchsetzen, natürlich. Ja, ich weiß auch nicht genau, ob das wirklich so gemeint ist, weil ich habe schon, also er sagt ja im Endeffekt, dass ja die Liberalen angeblich behaupten würden, dass der Mensch halt komplett frei ist, sich alles zu bauen sozusagen, sein komplettes Umfeld und alles, also auch die Biologie und diese ganzen Dinge. Und da gibt es natürlich Leute, die das wirklich meinen, aber das ist ja nicht... Also nur weil irgendwelche Leute meinen, dass das möglich ist, heißt es ja noch lange nicht, dass das jetzt irgendwie der liberale Geist ist. Also und nur das dann genau und irgendwie. Mhm. Also ja, das auch wieder. Passt aus meiner Sicht halt auch nicht so richtig zusammen. Ja, es bleibt aber dabei, dass es dann trotzdem für relativ viele Missverständnisse ist. Weil was die ja dann haben wollen, und das sagt er ja im Endeffekt auch, ist, dass der Staat diese Sachen dann halt vorgibt. Also dass er dann halt wirklich hingeht und sagt, nee, hier wird jetzt aber hier katholisch geglaubt oder so. Also genau umrissen ist das natürlich wieder nicht, weil es dann wahrscheinlich auch nicht anschlussfähig wäre. Mhm. Aber es ist halt aus meiner Sicht ein ziemlich großer Widerspruch, dass man irgendwie auf der einen Seite irgendwie behauptet, wir leben in diesem komplett liberalen Geist, wo ja alles irgendwie gemacht werden kann, wie es will, und dann lauter Beispiele irgendwie bringt, wie das halt eben genau nicht der Fall ist. sondern an allen Ecken und Enden irgendwie die Schrauben angesetzt werden und irgendwelche super schlauen Leute irgendwie uns zu unserem Schicksal führen wollen und dann selber man aber natürlich auch wieder die Leute zum Schicksal führen will und meint, dass das halt eben irgendwie böse ist, wenn die Leute machen können, was sie möchten und sich irgendwie dagegen entscheiden, gegen die super tollen Ideen, die man da selber dann irgendwie wieder hat. Ja, ich meine auch nur, dass das irgendwie ja verwirrend ist sozusagen und man an der Stelle darauf hinweisen kann, dass es eben für kognitive Dissonanzen sorgt oder so. Sind wir mal darauf hingewiesen worden, dass man das mal sagen soll, so ungefähr. Ja, apropos kognitive Dissonanz. Oh. Hier haben wir Ricarda Lang. Wie breit. Und das heißt auch, Alter, bist du mutig. Dass ich nie wieder von irgendeiner demokratischen Partei an einem Wahltag hören will, wir müssen unsere Politik nur besser erklären. Wenn sich was? Von Menschen, aber was? Ich wette, ich kann von ihr Clips finden, wo sie sagt, dass sie das nur besser erklären müssen. Ja. Ja, das wird dir wahrscheinlich auch bewusst sein, denke ich mal. Ich glaube nicht, dass ihr das abstreitet. Okay. Ich Menschen von abstrakten Beschwörungen der Demokratie nicht abgeholt fühlen, dann liegt das nicht daran, dass ihnen Demokratie egal ist, sondern dass sie das Gefühl haben, dass die Politik über ihre Alltagssorgen hinweggeht. Wenn Menschen mit wenig Geld sich für billiges Fleisch entscheiden oder weiter ihren Diesel fahren, dann heißt das nicht, dass denen Klimaschutz egal ist oder sie sich weniger für die Zukunft ihrer Kinder interessieren, sondern dass sie rationale Entscheidungen treffen. Für wen ist das? Spricht die vor Kindern? Das ist ihre Bewerbung bei der FDP, glaube ich. Sorry, aber... du stotterst. Wes Geisteskind muss man denn sein, zu glauben, die würden das aus Klimahass oder irgendwas. Ich meine, ich fahre meinen alten Diesel nur, weil ich die Ricarda so gern leiden sehe, wissen Sie? Eigentlich wollte ich mir schon lange neue kaufen, aber der qualmt so schön. Alter Schwede. Per Teer oder was, der immer Träger raucht wie ich, ne? Ja. So stinkt oder so. Jo. Es gibt doch Leute bei den Grünen, die das denken, dass man es einfach nur ändern muss und dann ist Reden über was. Ich finde das Standbild drückt unwissentlich halt genau das aus, was ich sehe. So, ja, ich erkläre euch das jetzt. So, hört mal zu, Kinder. Den Mitteln, die ihren zur Verfügung stellen. Und was ist das da für ein Quatsch? Wenn ich so tue, als müsste ich denen erklären, wie wichtig Klimaschutz und Demokratie ist. Was ist es für ein paternalistischer Schwachsinn, in dieser Situation zu sagen, wir müssen erklären oder wir müssen unsere Erfolge nur besser verkaufen. Alter, die ist ja die ganz nah wieder dran. Am Durchblick eigentlich, ne? Wenn sie jetzt noch so einen Schritt weiter gehen würde, könnte sie sehen, warum ihre Partei so viel Häme und so viel Widerspruch und so viel lauten Widerspruch. Ja, ich glaube auch mal, dass das jetzt... Kann sie nicht gehen. Das ist jetzt wahrscheinlich so ein bisschen die Retour darauf, dass sie abgesägt wurde. Ne? Jetzt sagt sie den Leuten nochmal, dass dieser ganze Kram, den sie halt bisher erzählt hat, im Endeffekt nicht aus ihrer Feder stammt. Dass es einfach nur Taktik war. So verstehe ich das. Weil sie scheint es ja selber zu wissen, wie es ist. Das war ihre Abtrittsrede hier. Aber besonders kollegial oder Partei? Also ich meine, kommt da drauf an, wie sauer sie darüber ist, dass man sie geschasst hat. Ne? Ja, gut, klar, kann sein. Aber das ist ja wirklich, also das hättest du mir vor ihrem Rücktritt, hat sie das genaue Gegenteil halt gesagt. Ne? Und das finde ich auch wieder, wir brauchen Politiker, wir brauchen keine Sprechpuppen, die Texte von Gremien aufsagen. So Leute wie so Strauß oder so unangenehm, die an manchen Stellen gewesen sein mögen. Aber die haben das selber auch irgendwie. Die hatten eine Meinung. Ja, ich finde, die waren nicht einfach, okay, ich bin jetzt hier die Ricarda-Puppe und die Partei hat ihre Hand irgendwie und führt mich. Das finde ich komisch. Das hat überhaupt nichts mehr mit Politiker sein zu tun. Es ist zu spät. Ja, es ist einfach zu spät. Wenn so ehrlich ist im Amt und so weiter, dann mal auf den Tisch schaut, alles okay, ne? Aber hinterher so dann rumnöhlen, dass man das nicht sagen durfte, so ungefähr, oder ja, eben über Dinge sich beklagen, die man im Amt nicht beklagen kann und so. Also ja, da war sie ja eben auch sehr angepasst und hat ihre Sprechblasen abgesondert sozusagen. Und hinterher dann nachzutreten, das steht ja eigentlich nicht zu. Dafür war sie nicht, ja, nicht gut genug, ne, finde ich. Ja, und woher weiß ich denn jetzt, dass das nicht auch wieder bei Committee ist, was sie da macht? Weiß man nicht genau, aber man kann immer annehmen, dass du das, wenn sie das gesagt hat, dann hat sie zumindest das auch verstanden. Ja, genau, Psycho Dad. Jim Henson's Die Grünen. Würde ich jede Folge gucken. Gute Idee. In dieser Situation zu sagen, wir müssen erklären oder wir müssen unsere Erfolge nur besser verkaufen. Wir sind nicht die Staubsaugervertreter der Demokratie. Wir müssen Politik nicht besser erklären, wir müssen sie besser machen. Alter, ich Jesus, alter Schwede. Ich kann nicht... mal einen Applaus. Mach mal. Ja, wenn sie das so sagt, sie brauchst du gar nicht ernst nehmen. Das ist ja gar kein richtiges Deutsch oder was. Ja. Ich kann das... Das tut mir leid. Ich kann... Als Politiker kannst du nicht reden wie jemand, der auf dem Dorf gerade den Stall ausgemistet hat. Hast du dich nicht gerade darüber beschwert, dass irgendwelche Leute aus der zu feinen Gegend kommen oder so? Nee, ich wollte nur zeigen, also was sie halt für einen Wahlkreis hat. Also, aber in dem Fall, ich finde, es gibt halt Dialekte, die klingen irgendwie lässig oder so und so, aber das da klingt für mich, vielleicht ist das auch die Assoziation mit einem berühmten YouTuber aus der Gegend, aus der sie kommt. Dass ich dieses Wissen und Menschen schon zu oft gehört habe, dass ich das einfach nicht mehr ernst nehmen kann. Ja, wenn man das auch so, wie soll man sagen, so unironisch so sagt, so ernst und so, wie ja, sie das so macht, redet das sie ist halt. Schon heide Witzgei. Das bin ich nicht gewohnt. Ah. Ja, das hat der Mars, glaube ich, auch eingereicht, ne? Mars, hast du es eingereicht? Hast du Lust darauf zu nee, kannst du gerne, wenn du möchtest. Wir können ja zusammen. Ja, genau. Es gab wohl so eine Konferenz, wo die Grünen darüber sich versucht haben auszutauschen, wie es mit dem AfD-Verbotsverfahren wohl nach vorne gehen könnte. Und ich habe ehrlich gesagt hauptsächlich die Artikel beim Danisch darüber gelesen, der sich dann das Wortprotokoll vorgenommen hat, das da irgendwie vorgelegen hat und hat da einige Punkte als nicht so richtig glaubwürdig rausgegriffen. Deswegen frage ich mich hauptsächlich, ob das denn überhaupt eine Nacherzählung hier ist für Vorkommnisse oder ob das nicht eher so ein gestreutes, von den Grünen vielleicht selbst gestreutes Geschichtchen ist. Also die Glaubwürdigkeit ein bisschen was. Naja, es sind so ein, zwei Sachen drin, die ich frappierend fand, aber ich habe natürlich auch überlegt, wie echt ist das? Also die behaupten hier, dass das eine Einladung zu einem Zoom-Call war, die wahrscheinlich irgendwie aus Versehen auch an Leute gegangen ist, die sie nicht kriegen sollten. Und es waren nicht nur Grüne, es waren auch Leute von der SPD wohl dabei. Und 30 Teilnehmer, sagen sie hier. Und die haben sich da angeblich als stiller Zuhörer da eingeklinkt und haben sich dieses Treffen angehört. Und es ging halt darum, das AfD-Verbotsverfahren durchzusprechen. Nicht so viel Neuigkeitswert im Prinzip, weil ich glaube, so ein Gespräch, das sie da geführt haben, das würden sie vielleicht auch in der Öffentlichkeit führen, ne? So, wenn alle zugucken können oder so. Ja, aber die Sachen haben sie dann am Ende auch an Anwalt wohl delegiert, wenn ich es richtig verstanden habe. Oder, ne? Da die entscheidende Antwort abgewartet oder so, oder ne? Auf den geschoben. Ja, das ist. Dass sie das wollen, das ist auch nichts Neues. Also, wo ist jetzt der Mehrwert sozusagen der Newswert? Ne? Weiß nicht genau. Na, ich fand halt ein paar Sachen, wenn das echt ist, recht entlarvend. Also einmal, dass die Frau Künast wohl auf dem Gespräch gesagt hat, wartet noch damit und der Wanderwitz hat sein Ding aber am nächsten Tag eingebracht. Und es geht halt auch um den Zeitdruck, weil man möchte ja wenigstens zur nächsten Wahl dann Vollstreckung melden können. Also wenn bei dieser ist es halt nicht mehr möglich, aber möchte wenigstens dann bei den darauf folgenden Wahlen, weil davor haben sie, glaube ich, richtig Angst, weil wenn jetzt noch irgendwie 4 Jahre Rot-Schwarz oder Grün-Schwarz kommen mit absolutem Stillstand und weiterer Masseneinwanderung und weiterer Überlastung von allen Systemen, dann ist es an dem Punkt wahrscheinlich so weit, dass die AfD halt die Möglichkeit hat, die Konditionen zu diktieren. Ja, das könnte sein, ja. Und davor haben sie richtig Angst. Und deswegen wollten die, glaube ich, das wasserdichter machen, weil es gibt, also wenn das hier echt ist, wohl auch wirklich Zweifel einfach unter den Leuten, weil die Argumente deutlich schwächer sind als beim gescheiterten NPD-Verfahren. Natürlich sagt man immer, NPD-Verfahren ist wegen anderen Sachen gescheitert, aber auch da war es halt schon schwierig, überhaupt das hinzubringen. Und sie sagen selber, die AfD hat sozusagen ein sauberes Wahlprogramm. Also da sind sie sich schon im Klaren, dass sie mit dem Wahlprogramm genau gar nichts hinkriegen werden. Und der Meinung bin ich auch, so blöd ist die AfD nicht. Ja. Einen von den pikanten Sachen fand ich, das kam von Möllers, ich weiß gar nicht, Möllers, Professor Möllers. Weiß nicht, da steht keine Partei dabei. Der hat halt erst erklärt, dass das viel schwieriger ist bei der NPD und sagt dann, ein Verbot der AfD würde außenpolitisches Neuland bedeuten. Ob Möllers damit auf den Rechtsruck in Europa und die Wiederwahl Donald Trumps zum US-Präsidenten anspielt, ließ er offen. Weil ich denke mal, nach dem, was halt die kommende US-Regierung schon so über Meinungsfreiheit hat verlauten lassen, glaube ich, würde das nicht so richtig gutes Wetter machen, wenn eine rechte oder eine konservative Partei in Deutschland einfach verboten wird. Ich glaube, das würde Donald sich nicht entgehen lassen. Ja, zu Recht. Ja, sehr süß finde ich auch, der Grünen-Abgeordnete Lukas Benner beklagte, dass der Bundestag als Antragsteller in einem Parteiverbotsverfahren im Nachteil sei. Anders als die Bundesregierung und Bundesrat habe das Parlament keine Behörden hinter sich, die einen wasserdichten Antrag ausarbeiten könnten. Deshalb müsste nun der Inlandsgeheimdienst von Nancy Faeser dem Bundestag belastendes Material über die AfD für ein Verbotsverfahren liefern. Und das sei ja auch zu anstrengend und zu kleinteilig. Ne? Die Reaktion vom Ausland dürfte tatsächlich interessant sein. Also vor allem, wenn dann noch so eine Begründung kommt, wie ja, die haben über einen großen Austausch geredet oder so. Ja. Der grüne Bundestagsabgeordnete Bär gab zu bedenken, wenn man den Bundestag mit nachrichtendienstlichen Erkenntnissen über die Opposition füttern würde, bekäme dann nicht auch die AfD diese Informationen? Ja. Möllers wiegelt ab. Ich muss mal eine ganz dumme Frage stellen. Ist mir ganz peinlich, dass ich das nicht weiß, aber Sie wissen das alle. Sitzt die AfD im parlamentarischen Kontrollgremium? Die Antwort von Künast? Nein. Und das ist ja auch schon eine Frechheit. Ne? Also die halten, also eigentlich die Gepflogenheiten sind, dass jede Fraktion dort eine Gruppe stellen darf in diesem Kontrollgremium, das die Geheimen und Nachrichtendienste kontrolliert. Und da schließen die bisher weiterhin aus. Das ist schon krass, wenn man den eigenen Geheimdienst, wo man die Leute aus der Kontrolle ausschließt, aus der demokratischen Kontrolle der Geheimdienste ausschließt und die dann auf diese Leute ansetzt. Ich weiß nicht, ob die Väter der Verfassung das so... Damit das so bleibt, schlug Professor Möllers vor, sich eine Konstruktion auszudenken, bei der das parlamentarische Kontrollgremium gemeinsam mit einem weiteren Gremium die Willensbildung für den Bundestag übernimmt. Diese Gremien sollten, so Möllers, stellvertretend für den Rest der Parlamentarier entscheiden, ob der Bundestag ein Verbotsverfahren einleiten soll. Okay. Interessant. Wir gründen einfach Gremien, die neben dem Parlament, das habe ich doch letzte Woche schon mal gehört. Ja, ist das jetzt der Trick, mit dem man alles löst? Wir bilden einen Club und dann diskutieren wir es hinter verschlossenen Türen und sagen euch dann, wie das ausgeht. So ein Rat ist das doch für irgendwas, so ein Sowjet, glaube ich, was nicht. Zum Thema Demokratie meldete sich Matthias Gastel zu Wort. Der Bundestagsabgeordnete der Grünen wollte wissen, ob ein Verbot der AfD aufgrund der Größe der Partei aus demokratischer Sicht problematisch sein könnte. Denn im Falle des Verbots werden die Parlamente durch den Wegfall der AfD-Mandate nicht mehr repräsentativ besetzt. Dazu Möllers. Das Verbot einer Partei von der Größe der AfD sei kein Problem. Problematisch sei nur der Verlust von Mandaten. Denn das könne gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstoßen. Auch Künast sieht einen Eingriff in das freie Mandat nicht unkritisch. Huch. Naja, weil man da die Mandate aberkennt, was schon nicht ohne ist, ne? Wenn wir historisch mal gucken, was in diesem Reichstag oder in der Krolloper so los war, so Künast. Und das hätte ich der Frau Künast nicht zugetraut, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht, dass ich sie deswegen mag, aber ich finde es interessant, dass sie halt die Vorgänge in der Krolloper, das ist ja der Ausweichplatz, an dem der Reichstag getagt hat, nachdem der Reichstag gebrannt hat. Und da sind halt auch Leute aufgrund ihrer Zugehörigkeit, diesmal zu linken Parteien, entweder einfach nicht reingelassen worden, ja, oder wie halt Unpersonen behandelt worden. Nun, wenn du doch schon so einsichtig bist, Renate, vielleicht denkst du mal drüber nach, was Demokratie und auch gerade repräsentative Demokratie im Kern so bedeutet. Nämlich, dass ihr euch mit diesen Leuten in irgendeiner Form arrangieren müsst und dass ihr nicht wie im Sandkasten im Kindergarten sagen könnt, nee, die dürfen nicht mit unseren Förmchen spielen. Mhm. Ihr müsst die mit demokratischen Mitteln besiegen. Ihr könnt hier nicht einfach alles kaputt schlagen, nur weil ihr Angst habt. Es ist so die Durchsetzung des Willens mit dem letzten Mittel oder so, ne? Egal was kommt. Ja, dabei macht man natürlich viel zu viel kaputt. Genau. Ja, wie gesagt, mit einem gerüttelten Maß an Salz zu nehmen, diese Geschichte, die ist nicht bestätigt. Da gibt es keine Quellen in dem Sinne für, wo ich jetzt sagen könnte, denen vertraue ich. Deswegen kann das hier auch im Kopf von jemandem stattgefunden haben. Aber ich finde insgesamt das Ganze stimmig. Also für mich, ich hätte jetzt nichts gefunden, wo ich sagen würde, oh, das hört sich nicht so an. Ja, die Fähigkeiten zum Astro-Turfen sollte man da nicht unterschätzen. Ne? Nee. Aber ich habe jetzt hier auch nicht solche... Also hier ist nichts drin, finde ich, was jetzt geturft werden sollte. Verstehe ich nicht. Also ja... Man möchte halt irgendwie bezweifeln an dem Alten. Ich meine jetzt, dass sie tatsächlich so eine Interessengruppe gründen oder sowas, die dann entsprechende Entscheidungsgremium versucht aufzutreten oder so, sich einzumischen, weißt du, was ich. Und okay. Einmischerei eben, das kennt man ja von denen. Ja. In Regensburg gibt es noch immer Ärger bei den Grünen in der Zentrale, in der Geschäftsstelle, weil die Bezahlkarten in Geld umtauschen, die Asyl. Viele Bewerber und so weiter eben bekommen haben, statt Bargeld. Ja, wie gesagt, die drehen das jetzt so um. Ich glaube, die haben keinen Abschlag da drauf, sondern kriegen eben das, was da dann an Kohle rauszuholen ist, auch ausgezahlt. Nee, es läuft nicht Es läuft nicht so direkt. Sondern es läuft über Bürger, ja. Es gibt einige Bürger, die sich eingemischt haben sozusagen und über deren Portemonnaie läuft das dann. Nein, die Leute kaufen mit der Bezahlkarte, kaufen die Gutscheine. Und die Gutscheine werden dann gegen Geld getauscht. Ja, okay. Aber von Bürgern eben, ne? Nicht von den Grünen sozusagen, sondern die stellen dann nur ihre Geschäftsstelle zur Verfügung. Hm. Deswegen ist das Ganze auch irgendwie schwer anzugreifen, denke ich mal. Aber es sorgt so ein bisschen für Aufsehen auch, weil eben 150 Leute vor der Tür stehen mittlerweile jede Woche, wenn die das machen. Ja. Mal gucken, ob das noch eine weitere Geschichte hat. Hier ist jetzt erstmal noch keine Änderung eingetreten. Die CSU richtet sich drüber auf, aber die Leute sagen, ist ja nicht gegen das Gesetz. Ja, die sagen Edge-Badge, ne? Könnte man auch sagen. Aber gut. Kommt das Silber raus. Also ich vermute, dass es erstmal dabei bleiben wird. Warum die Grünen sich dann irgendwie im Bundestag, glaube ich, auch für diese Bezahlkarte eingesetzt haben, bleibt deren Geheimnis, ne? Ja, die Bezahlkarte war ja eher eine Kröte, die Grünen geschluckt haben. Die anderen Parteien gesagt haben, habt ihr sie noch? Das ist ja wahrscheinlich eine Kröte, die man schon selber gemacht haben. Also wenn die CSU das ja in Bayern sowieso schon selber gemacht hat, ich weiß es jetzt nicht, ob es so ist, aber dann brauchen die auch nicht zum Bund. Und es war da noch in dem Artikel drin, ich weiß nicht, ob jetzt die Landesebene oder die Bundesebene gemeint war, aber ja. Ja, liebe Jung. In Köln heißt es jetzt das ganze Jahr Allahu Akbar. Ne? Da war ja bisher befristet, dass die da zum Gebet rufen durften. Seit 2021 von der Frau Reker. Ihr erinnert euch, immer schön Armlänge Abstand halten. Und da hier Erdogan war auch da. Und jetzt ist es verstetigt. Also. Die dürfen jetzt jeden Freitag da irgendwie jodeln, wenn ich das mal so salopp ausdrücken darf, ohne eine Hausdurchsuchung zu bekommen. Ja, die Beschwerden der Bürger werden zur Seite gewischt von der Stadt. Es werden nur wenige konstruktive Äußerungen eingegangen. Stattdessen wird betont, dass viele E-Mails angeblich beleidigende Inhalte und Statements bis hin zu strafrechtlich bewertenden Inhalten enthielten. Ja, kann man irgendwie von ausgehen, dass Leute das nicht so geil finden, wenn ihre Stadt langsam transformiert wird. Ja, sie haben das mit den Kirchenglocken verglichen, ne? Und dann irgendwie sagt der rechtliche, wie ist das schwer dann angreifen? Ja, die hören halt hierher. die Kirchenglocken. Ja, okay. Die sind hier schon ein paar Jahrhunderte. Nee, aber wir sollten uns halt dieser Geschichte eben nicht unterwerfen. Und man muss halt auch nochmal sagen, das ist eine DITIB-Moschee. Das ist eine Moschee, die gehört der DITIB und die DITIB untersteht der Diyanet. Und die Diyanet ist nichts anderes als das türkische Religionsministerium. Ach was, wir legen denen einfach einen Zettel hin und sagen, hier bitte unterschreiben, dass ihr euch zu unseren Werten bekennt. Und dann ist doch alles prima. Wir lassen die Moschee in Köln, denn dort gehört sie hin, sagt der Ulius. Ja, das kann wohl sein. Inzwischen ist es leider so. Früher bin ich da gerne mal hingefahren, auf ein Konzert oder so, aber heute habe ich da irgendwie nicht mal so richtig Bock drauf. Das ist verdammt lang her, sozusagen. Irgendwas also dein Artikel war AfD-Verbot und ich habe es hier hingescrollt, weil ich das am interessantesten fand. So. Oberverwaltungsgericht in Münster hat bereits die Forderung nach einem Minderheitsverbot als Verstoß gegen das Maßartikel gegen die Menschenwürde von Muslimen gewertet, weil hier einer ganzen Gruppe allein auf Basis des Glaubens der Bau bestimmter Gebäude unmöglich gemacht würde, während andere nicht beschränkt werden. Stichwort rechtlich minderwertiger Status. Das Verwaltungsgericht in München hatte im Juni dieses Jahres bei einer Besprechung von Martin Sellners Remigrationsthesen geurteilt, wenn an eine Assimilierung rechtliche Folgen geknüpft werden, hier die Ausreise, sei die verfassungsschutzrechtliche Relevanz überschritten. Das Landesamt hatte auf Anfrage noch erklärt, bei dem Manifest handele es sich noch um legitime Kritik an der Politik der Bundesregierung und die Gruppe würde nicht beobachtet, was angesichts der eindeutigen gerichtlichen Entscheidungen mit einem Fragezeichen zu versehen ist. Inzwischen ist der Kandel ist überall weitgehend inaktiv. Das ist der Kandel ist inaktiv. Ist überall. Das, ja, das ist so eine Gruppierung, die sie da anführen. Okay. Inzwischen ist Kandel ist überall weitgehend inaktiv. So. Ja, aber geil, ne, was sie da jetzt irgendwie meinen. Ja. Also es gibt die einzige Möglichkeit, ist, dass diese Leute 100% von allem kriegen, was sie wollen. Weil sonst wäre es gegen die Menschenwürde. Oder was? Ja. Noch um legitime Kritik. Stichwort rechtlich minderwertiger Status. Von welchem Recht? Glaub noch hier an unser Recht nicht. An eine Assimilierung rechtliche Folgen geknüpft werden, hier Ausreise. Ja, geil. Ja, man muss gucken, wie weit sich das jetzt aussehnt oder was, ja. Rufen die überall ihr Zeug aus, oder wie? Mist. Und so Ruhrgebiet setzt sich das bestimmt fort. Durch. So ist es. Ja, ich habe hier nochmal aus der Zeit, das ist hier, also aus der Vergangenheit, das hier ist vom Februar 2016, Julian Reichelt antwortet auf Philipp Lengsfeld, wir erinnern uns, war ja früher häufiger auch mal mit ganz guten Einwürfen bei uns in der Sendung, als er noch Bundestagsabgeordneter war, und er wollte das Bild, die Refugees Welcome Aktion beendet. Hier ist meine Antwort und das habe ich mir, glaube ich, nochmal größer aufgemacht und ich vorlesen kann. Lieber Herr Lengsfeld, soeben lese ich Ihre Pressemitteilung, in der Sie uns auffordern, unsere Aktion Refugees Welcome, also das war hier von der Bild-Zeitung, zu beenden. Das ist selbstverständlich Ihr gutes Recht. Inhaltlich entsetzen mich Ihre Forderungen allerdings aus zahlreichen Gründen. Hier sind sie. Erstens. Sie schreiben, wir seien für Ihr politisches Ziel in Anführungsstrichen nicht hilfreich. Welcome to the free world, Herr Lengsfeld. Es ist nicht unsere Aufgabe, einer seit Monaten auf breiter Front versagenden Politik in Anführungsstrichen hilfreich zur Seite zu stehen. Zweitens, Sie schreiben, man könnte unsere Aktion als in Anführungsstrichen Einladung zum Aufbruch nach Deutschland sehen. Ich sage Ihnen gern ein bisschen was über Syrien, wo ich 3 Jahre lang immer wieder als Reporter war. Die Menschen dort brauchen keine, in Anführungsstrichen, Einladung auf unserem Twitter-Account. dass ihre Kinder täglich von Fassbomben zerrissen werden, ist ihnen Anreiz genug, das Land zu verlassen. Diese Menschen fliehen nicht, weil Journalisten wie wir die Realität zeigen. Sie fliehen, weil Politiker wie Sie die Realität viel zu lange ignoriert haben. Zeigen Sie mir gern auf Ihre Initiative aus den letzten 5 Jahren etwas gegen den Krieg in Syrien zu unternehmen. Wenn Sie nichts vorzuweisen haben, wovon ich ausgehe, beschuldigen Sie uns nicht für das Totalversagen westlicher Politik, an dem Sie auch Ihren Anteil haben. Drittens, wie können Sie es wagen, ein Foto von einem Kind, das durch Stacheldraht kreischt, in Anführungsstrichen emotional aufgeladen zu nennen, das, oder kriecht, nicht kreischt, das Foto ist nicht in Anführungsstrichen emotional aufgeladen und schon gar nicht wird es, wie Sie hier andeuten, instrumentalisiert. Gemessen an der Schande, die an Europas Grenzen und Europas Außenpolitik stattfindet, ist dieses Foto noch geradezu schönend. Auch Sie gehören zu den Politikern, die seit Jahren völlig tatenlos Verbrechen gegen die Menschlichkeit zusehen. Die Fotos, an denen Sie sich da stören, würde es alle nicht geben, wenn die Politik ein Menschheitsverbrechen nicht jahrelang ignoriert hätte. Konzentrieren Sie Ihre Energie gern darauf, die Ursachen für diese Fotos verschwinden zu lassen, nicht die Fotos selbst. Viertens, Medienschelte ist immer ein Ausdruck großer Hilflosigkeit. Sie haben nichts, aber auch gar nichts vorzuweisen. Sie haben bis heute politisch nichts gegen die Ursachen der Flüchtlingskatastrophe unternommen. Sie haben es bis heute nicht geschafft, diese Krise politisch zu ordnen. Es ist Ihnen ebenfalls nicht gelungen, den Menschen zu erklären, wie Sie diese Krise und den Zustrom so vieler Menschen bewältigen wollen. Wenn ich Ihre Pressemitteilung richtig verstehe, waren Sie auf Demos, als es Ihnen opportun schien, und nun wollen Sie damit nichts mehr zu tun haben. Das ist Ihre gesamte politische Bilanz. Kümmern Sie sich um das, wofür Sie gewählt wurden, anstatt darüber zu schwadronieren, ob die Kinder auf den von uns gezeigten Fotos in Anführungsstrichen tatsächlich schutzbedürftig sind. Als jemand, der die katastrophalen Effekte westlichen Politikversagens vor Ort erlebt hat, kann ich Ihnen versichern, ja, Sie sind schutzbedürftig. Und Kinder in ihren Klassenzimmern zerfetzt werden, davor flüchten und dann in unserem Stacheldraht laufen, dann muss man das auch gar nicht mehr in Anführungsstrichen emotional aufladen. Diese Schande unserer Zeit ist von ganz allein emotional genug. Mit freundlichen Grüßen, Jürgen Reichert, Chefredakteur Bild Digital. PS. Den Morgen mit einem EKD-Frühstück begehen und dort bei knusprigen Brötchen über christliche Werte diskutieren und gleichzeitig die Medien auffordern, den christlichen Werten der Nächstenliebe nicht mehr allzu engagiert zu vertreten, scheint mir widersprüchlich oder besser verlogen. Ja, Julian Reichelt, 2016. Ja, sag was dazu. Ja, das mit der Medienschelte fand ich am besten, weil es ist ja mittlerweile seine beste Aufgabe und da wird er ja auch für gefeiert. Und bei einer Stelle hatte ich den Eindruck, dass er irgendwie, ich suche gerade die Stelle, dass er irgendwie sein Bruch im Text war, so ein bisschen. Ich glaube, nach der Medienschelte. Kümmern Sie sich um das, wofür Sie gewählt wurden. Anstatt darüber zu schwadronieren, ich glaube, abschwadronieren ungefähr. Er könnte, glaube ich, eine Substanz im Spiel gewesen sein. Also finde ich ein bisschen übertrieben, den Absatz ansonsten. Ich denke, das ist recht einfach zu erklären. Damals ging es gegen die Russen in Syrien. Kann sein, ja. Und das ist Springerlinie gewesen. Mhm. Und je schlimmer man die Russen darstellen konnte, im Prinzip je besser man gegen den Westen darstellen konnte. Okay. Ja, die Bildzeitung legt halt gerne den Finger in die Wunde und das tut eben manchen Leuten weh, ja. Die Bild-Zeitung ist aber halt auch nur ein Fähnchen im Wind, das haben wir jetzt schon so oft gesehen. Ja, vielleicht auch das. Die drehen sich genau wieder so, wie sie es gerade brauchen. Sie brauchen eben auch ihre Reißer-Story sozusagen, die produzieren sie sich auch. Ja, nicht ohne Rücksicht auf jeden, aber auf viele. Ja, auch in Daniel Schee, glaube ich, der Tyrannenstaat, man sagt. Genau, da gibt es auf X eine Meldung zu. Ein Eindruck von der Polizei. Eine 31-jährige Frau hörte gestern in einem, vermutlich Frau 31-jährige, hörte gestern in einem Bus in Schmargendorf, dass in einem Gespräch zwischen einer 59-jährigen Frau und ihrem Begleiter homophobe Äußerungen fielen. Daraufhin begann sie, das Gespräch mit ihrem Handy zu filmen. Als die 59-jährige das bemerkte, beleidigte sie die Frau, zeigte ihr den Mittelfinger, oh mein Gott, und machte volksverhetzende Äußerungen. Wie geht das? gegen die 31-Jährige. Achso, war die vielleicht auch eine Ausländerin. Sie wurde von unserem Kollegen festgenommen. Festgenommen? Für ein bisschen rumschnauzen oder was? Ja, das hatte ich, glaube ich, letzte Woche schon mal angedeutet, dass sie das Privatgespräch dann irgendwie auch plötzlich da zu Anzeigen führen oder so. So ähnlich wie auch im Internet dann Sachen zu Anzeigen führen, obwohl das nicht von sehr hoher Relevanz ist, würde ich mal behaupten. Das LKA ermittelt jedenfalls, heißt es hier, von der Polizei nochmal, nun gegen beide Frauen, einmal wegen Verdacht der Volksverhetzung und einmal wegen Verdacht der Verhetzung der Vertraulichkeit, Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes durch das Filmen, ja, was aber noch nicht so gestattet ist. Zumindest seine Veröffentlichungen sind schwierig, ne? Was meint der da nicht dazu? Achso, Volksverhetzung. Er meint, es könnte keine Volksverletzung, ja. Eine Volksverhetzung sein, wenn, ja, weil es muss ja in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, passieren. Ja, sehr fraglich allerdings. Ne? Wie aber soll man gegenüber einem Angehörigen einer solchen Volksgruppe Volksverhetzung gehen können? Soll man sie zum Hass gegen sich selbst aufgestachelt, zu Gewalt und Willkürmaßnahmen gegen sich selbst aufgefordert haben? Oder soll sie sich selbst verächtlich gemacht haben? Ja, gute Frage. Ne? Es geht ja darum, dass man irgendwelche Leute dann auch verhetzt. Und nicht nur beschimpft, also eben eine Beschimpfung, vielleicht hätten sie eine Beleidigung oder so Beschimpfung sagen können, aber ja. Blöde Ausländerfrau ist vielleicht keine Beleidigung, ich weiß es nicht. Ne? Und das mit dem Film ist selbstverständlich unverschämt und erfordert und rechtfertigt auch eine Reaktion von Leuten, finde ich schon. Ne? Auf einen Film fällt irgendwie einfach so, dass man immer was du laberst. So ja, was. Also wenn ich mal raten dürfte, was da passiert ist, und das ist natürlich nur von mir geraten, ja, würde ich sagen. Jemand, mal aus. Jemand aus einer bestimmten Bevölkerungsgruppe hat, ja, wie hier schon steht, homophobe Äußerungen geäußert und wurde dann gefilmt und hat dann irgendwie sowas gesagt wie du dreckiger Jude oder irgendwie so. Und also einfach halt als Beleidigung, ohne jetzt zu wissen, wo die Person hingehört. Und das ist dann wohl die Volksverhetzung, denke ich mal. Was für Weiber, ey. Wenn ich das mal so sagen darf. Berlin. Noch Fragen. Ich meine, Berlin. Das ist Berlin, wa? Was zum Teufel liegt Schmargendorf? Ich höre wieder. Also, ja, keine Ahnung. Jedes Mal. Ich höre immer noch wieder neue Stadtteile da irgendwie von Berlin. Keine Ahnung. Neu gegründet oder so. Damit da irgendwelche Meldungen passieren können. So nach dem Motto: ja, nee, wir sind wieder hier in Verruf geraten. Lass mal unseren Stadtteil umbenennen. Wer ist mit Schmargendorf? Das ja, ist okay. Ja nicht so, das ist ja nicht so unzentral. Das ist südlich von Charlottenburg und westlich von Wilmersdorf, zwischen Wilmersdorf und Grunewald. Das ist schon. Da fährt aber keine S-Bahn hin, oder wie? Klar, die ja, ist. Aber. Fährt da nach Schmargendorf. Die mussten nur nach Wilmersdorf, deswegen sind die mit dem Bus gefahren, weißt du? Weißt du, John Hartfield ist da geboren, der ja, Fotomontagekünstler, der diese krassen Sachen gemacht hat. Haben Sie auch sein Haus gewidmet mit dem? In Schmargendorf. In Schmargendorf. Ja. Wahnsinn. Neue Frage der Rüppli-Schule, jawohl. Rüppli. Und die israelische Botschaft ist in Schmargendorf. Ja. Also, das ist ja nicht so unbedeutend, okay. Wie man das erst denken will. Die haben sogar ein Regenrückhaltebecken in der Forkenbeckstraße. Jetzt ist aber gut, ey. Das kann ich gut Wikipedia vorlesen. Das Rathaus sieht cool aus. Das ist so ganz verspielt, wie so ein alter Handelskontor. Oder so. Schick. Okay. Ja. Ja, Brandbrief aus einer Friedenauer, wo auch immer das wiederum liegt in Berlin. Friedenau ist aber eigentlich gute Gegend, oder? Ja. Oder nicht? Oder verwechsel ich da wieder was? Ja, da sind die Lehrer verweichlicht. Ne? Bei der ganzen Kleinigkeit flippen die ja aus. Verwechsel ich sicher wieder. Da flippen die aus. Nein, egal. Ja. Wir sehen. Was ist denn da jetzt? Ja, wer hat denn das eingereicht? da drehen die Leute durch. Und zwar waren die wohl schon mal in Gefahr, irgendwie abzurutschen, haben sich dann einen harten Hund als hier Schulleiter geholt, der da richtig aufgeräumt hat und mit harter Hand das Regiment da geführt hat. Und nun ist der aber in Ruhestand gegangen. Seine Nachfolgerin ist eine Frau. Und jetzt gibt es einen Brandbrief, dass irgendwie die Leute in den Toiletten irgendwie daneben scheißen, dass irgendwie Leute gefilmt werden, wie sie da ihre Notduft verrichten auf der Toilette, um die dann hinterher damit irgendwie bloßzustellen, dass Lehrer angegangen werden, dass mit irgendwelchen Getränkeflaschen nach Leuten geworfen wird, also in irgendwelche Gruppen reingeworfen werden, irgendwelche Lehrer geworfen werden. Also, ja, erstaunlich. Kollegium berichtet von täglicher Gewalt und Bedrohung durch Schüler. Spitze. Ja. Ja, dass die Klasse irgendwie so steht und fällt mit dem Lehrer, das verstehe ich ja noch, ne? Auch so die Stimmung in so einer Stunde oder so. Aber dass das gleich die ganze Schule betrifft, ist krass. Ne? Aber die schafft das schon. Die Kollegin. Die neue. Ja, Bedrohung ist natürlich übel, ne? Der Lehrer vor allen Dingen. Und ja, kann man eigentlich nur konsequent durchgreifen. Ja, diese oder? Ganzen Zustände da klingen wie aus der Hölle. Also, es war auch ein Drittel oder zwei Drittel, glaube ich, sogar von den Lehrern hat sich krank gemeldet. Dauerhaft jetzt schon. Dauerhaft? Auch nicht schlecht. Ja, geht da alles. Ja, dann läuft ja auch nichts mehr. Dann kannst du ja. Wenn keine Lehrer da sind, kannst du auch die Schüler nach Hause schicken, so. Das ist ja dann irgendwie auch, oder weiß ich nicht, müssen die sich ja nur warm halten oder was. Und es ist ja nicht genau bekannt, welche Klientel das ist, aber es ist halt auch die Rede davon, dass viele da nicht gut Deutsch sprechen. Aber was ist unser Plan dafür? Weil das wird ja nicht weniger, das wird jeden Tag mehr. Was ist unser Plan? Was ist der nationsweite Plan, um dagegen vorzugehen? Wo ist die Taskforce? Warum sind die Alarmleuchten eigentlich noch nicht an? Was hat er denn so anders gemacht, der Rektor da, dass so viel besser war? Also, ich glaube, der hat Zucht und Ordnung wieder eingeführt. Ja, Leute bestraft, wenn sie sich an Dinge nicht gehalten haben. Ach, guck mal, Konsequenzen. Am Ende lernen die dann, dass man vielleicht, wenn man Konsequenzen vermeidet, na egal. Ja, es gibt ja keinen Plan, genau, Andreas. Das ist ja scheinbar auch das, was sie hier denken, weil die scheinen ja alle relativ entspannt zu sein. An der Rüttli-Schule hat sich ja angeblich auch entspannt oder so. Und da wird sich hier wahrscheinlich auch wieder entspannen. Also sie sagen am Ende so, es wäre ja schön, wenn in Zukunft dann die Schulleiter nicht einfach aufhören, sondern noch so eine Übergangsphase irgendwie machen oder so. Das ist so die Lösung hier. Ach so. Aber ja, ich habe da so meine Zweifel. Schwieriges Thema in der Schule. Okay, bevor ich jetzt damit anfange, gehe ich nochmal kurz weg. Oh. Junge, komm bald wieder nach Haus. Geht einfach kurz weg. Bist du noch da, Mars? Oder muss ich jetzt Ich bin genau da. Okay. Schwer genau in Gedanken. Ich habe eben, während ihr es nicht gehört habt, habe ich eine Frikandel mit Ketchup im Blätterteig verzehrt, die ich noch aus dem Albert Heijn heute Morgen gerettet habe. Danke, dass wir es nicht hören mussten. Ich hab mal locker irgendwie 70 Euro für Unsinn ausgegeben heute Morgen bei Albert Heijn. Die haben sonntags auch offen und da gab es so ein Albert Heijn XL. Jo. Und das ist so geil, als wenn du nur die deutschen Scheiß-Supermärkte kennst, denkst du, du bist beim Albert Heijn echt im Himmel gelandet. Die haben so viele gute Sachen und auch frische Sachen. Ach, die haben dann einen Sushi-Stand mit irgendwelchen Asiaten, die dir Sushi frisch zubereiten, sonntags morgens um 10. Ja, das ist auch voll Unsinn. Wie Erdnusssoße oder Wasabi-Mayonnaise oder Stroopwaffels natürlich ausgegeben und Hogarden-Bier und Frikandel. Ruckzuck war der fucking Einkaufswagen voll und mein Bruder hat nochmal die gleiche Menge weggeschleppt. Einkaufen in Holland ist echt, man darf das nicht hungrig machen. Und hilft auch nicht. Oh, Fla natürlich, Schokolade und Vanille, klar. Oversized Spekulatius für den Menschen, der Mr. Peterson gesehen hat, die zwei Tage. Ah, die Albert Heijn App geht auch ohne persönliche Daten, da kann man gut sparen. Hm, Fake Account. Alter, warte, was will das wissen? Geh nie allein zu Albert Heijn, weil du kannst es nicht alleine tragen, was du da rausschleppst. Das ist wirklich, wirklich so ein anderes Erlebnis. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe wirklich diesen Unterschied nicht. Vielleicht ist es wirklich einfach, dass es der Nationalstolz und die nationale Identität ist. Dass die Holländer eher noch halt sagen, nee, du machst hier nicht, was du willst. Ich meine, natürlich, die haben auch Probleme mit Einwanderern in Amsterdam, ganz massiv und so, aber ich habe allgemein das Gefühl, dass die sich da besser integrieren. Vielleicht auch, weil die eine erfolgreiche Einwanderergeneration von davor haben, mit den Indonesiern und so. Also es steigt abhängig davon, wo die sind, glaube ich. Im Dorf ist das vielleicht ein bisschen schwieriger, so übel auszuscheren als in der Stadt. Ne? Da kannst du, musst du dich ein bisschen besser anpassen dann sozusagen. In den Städten ist es, glaube ich, nicht anders viel als woanders. Wir haben halt auch keine großen Städte. Amsterdam sind 600.000 Einwohner oder was? Das ist so groß wie Dortmund. Ist nicht groß. Bundespressekonferenz, auch Gewalt gegen Frauen. Wer hat da schon wieder zugeschlagen? Ja, Femizid, ne? Wissen wir ja alles. Ist ja so ein anerkanntes Wort und nicht irgendeine so dämliche Framing-Scheiße, die sie sich ausgedacht haben, um ihre. Ach, Frau Paus, ja, um wenn ihre, die gut fragen, dann werden die hier bestimmt tolle Antworten kriegen. Ihre fantastischen. Jetzt hast du mich ganz aus dem Konzept gebracht. Ihre fantastischen, was wollte ich sagen? Sind Frauen, würde ich nur sagen. Ihren fantastischen Kulturkampf überall voranzutreiben. Und ich glaube, diese Frage hier war ganz super. Ich habe den Timecode nicht aufgeschrieben, aber ich meine, die Dame, die jetzt kommt, hat eine super, super Frage gestellt. Frau Clemens. Zu dem Komplex gehört ja auch etwas dazu, fürs RK Lauterbach zuständig ist, aber der ist nun mal nicht da, deswegen an Sie gerichtet. Wird man denn auch weiter Therapieplätze ausbauen? Immerhin dauert es gerade auch für schwer traumatisierte Betroffene von sexualisierter Gewalt mitunter ein halbes Jahr bis ein Jahr einen Platz zu bekommen. Nee, die Frage meinte ich nicht. Scheiße. können wir ja mal die Antwort auch trotzdem hören. Das interessiert dich wieder nicht, ne? In der Tat hatte Karl Lauterbach ja eine ganze Reihe von Gesetzen noch in der Pipeline. Unter anderem ging es da ja auch nochmal um das Thema mehr Therapieplätze, ne? Nicht nur für diesen Fall, sondern wir wissen ja auch, wir haben deutlich zu wenig Therapieplätze beispielsweise für Kinder und Jugendliche. Das sollte alles kommen mit dem Versorgungsstärkungsgesetz 1 oder 2. Also, ne, so. Also jedenfalls wissen Sie ja, dass diese Gesetze leider wahrscheinlich es nicht mehr schaffen. Ja, genau, das war die Geschichte und dann auch noch mit dem Justizministerium. Da hat sich Nancy Faeser auch gemeint, so ja, jetzt der hier Justizminister Wissing ist das ja jetzt. Der hat schon signalisiert, dass er diese Täterarbeit, die verpflichtende Täterarbeit, die sie unbedingt haben will, dass er sich da auch offen für zeigt. Darum wird ja gerade auch intensiv gerungen. So, aber auch das sozusagen wäre auf dem Weg, ist in einem dieser Gesetze. Und Sie weisen zu Recht darauf hin, dass es da einen Großmangel gibt. Wichtiger Bestandteil. Gibt es weitere Fragen? Bitte schön. Auf die Gefahr hin, vermutlich wird es sich an Herrn Kretschmer richten, Tina Gerhäuser, Deutsche Welle. Ich gucke nochmal, die Dame, irgendwo war die, muss die zwei, dreimal gewesen sein. Die andere Frage, die war so super. Das sind wirklich die Fragen. Da war sie, glaube ich. Genau, da haben wir sie auch. Zu 18 Jahren, ja. Frau Clemens nochmal. Zur Strafverfolgung von Menschenhandel und Prostitution würde mich mal interessieren. Es gibt durchaus Länder, wo einem das LKA antwortet, wenn man darüber recherchiert, nee, sie haben da überhaupt gar keine eigene Einheit dafür, die dem nachgeht. Mit der Begründung, es gäbe nicht genug Fälle. Warum gibt es nicht genug Fälle? Weil man dafür erstmal Beamte braucht, die dem nachgehen. Mich interessiert, ob Sie da flächendeckend mehr einführen in der Strafverfolgung oder auch bei den ermittelnden Behörden. Und zweite Frage geht in eine ähnliche Richtung. Wenn man mit Aussteigerinnen aus der Prostitution spricht, hört man häufiger mal, dass sie sich nicht ernst genommen gefühlt haben, dass sie teilweise sogar Angst haben, zu Dienststellen zu gehen, weil sie als Frauen dort eben häufig von Männern befragt werden und sich immer wieder anhören müssen, naja, aber wollten sie es nicht auch? Haben sie das so klargestellt? Was tun sie, um dort zu sensibilisieren und ein Klima zu schaffen, in dem Prostituierte sich sicher fühlen? Das war auch nicht die Frage, die ich meinte. Schauen wir doch mal, was die Antwort ist, jetzt wo wir es abgespielt haben. Wollte ich überhaupt wissen eigentlich. Also zum einen ist es tatsächlich, wie Sie sagen, aber nicht durchgehend. Menschenhandel, auch zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung, ist de facto ein Kontrolldelikt. Also das heißt, die Zahlen werden überwiegend auch, aber nicht ausschließlich, getrieben durch entsprechendes Kontrollverhalten der Strafverfolgungsbehörden. Überwiegend auch im Kontext der organisierten Kriminalität, weil wir sehr häufig mit Strukturen der organisierten Kriminalität im Hintergrund zu tun haben. Es gibt auch spezifisch auf dem Bereich Menschenhandel noch mal ein eigenes Lagebild. Das empfehle ich Ihnen auch noch mal für Ihre spezifischen Fragen, um auch noch mal zu sehen, wie haben sich die Zahlen entwickelt, was sind Täter-Opfer-Beziehungen. Ich hatte ja einleitend auch gesagt, wir haben in diesem Bereich einen sehr hohen Anteil nicht deutscher Opfer, aber auch nicht deutscher Tatverdächtiger, was zum Teil auch mit den ethnischen Strukturen zusammenhängt. Das ist das eine. Das zweite ist, Sie können davon ausgehen, dass Das war ja auch eine gute Antwort, die wollte sie, glaube ich, auch nicht hören. Wir haben jede Menge nicht-deutsche Tatverdächtige. Sensibilisierungsmaßnahmen, wie gehe ich mit Opfern um, bei allen Polizeidienststellen laufen. Ich glaube, das ist einer hohen Priorität, gerade auch vor dem Hintergrund dessen, was wir Ihnen heute vorstellen. Und das, was wir Ihnen heute vorstellen, nämlich dieses Lagebild, ist auch ein weiterer Beleg dafür, dass wir diesen Fokus so legen müssen, um auch zu sensibilisieren, letztendlich, wie gehe ich mit dem Opfer in ihren spezifischen Auswirkungen um. Und wir haben ja nicht umsonst auch die Ansprechstelle geschaffen, nur für Frauen, speziell mit ausgebildeten Polizeibeamtinnen, hier im Ostbahnhof in Berlin bei der Bundespolizei. Betont, wie wichtig Ihnen das Thema ist. Ich frage mich. Weibliche Opfer von Tötungs. Ich hoffe mal, das nächste war jetzt die Frage nicht weiter. Gibt es Fragen? Bitte schön. Clemens Telebriefing. Könnten Sie das Mikrofon nehmen? Ja, sorry, Franziska Clemens Telebriefings. Frau Faeser, Sie haben von Ihrer Einlassung betont, wie wichtig Ihnen das Thema ist. Ich frage mich da ehrlich gesagt aber schon, warum Sie dann nach Veröffentlichung der PKS den Fokus auf sogenannte Ausländerkriminalität gelenkt haben und nicht auch da schon auf Gewalt gegen Frauen hingewiesen haben. Kann ich Ihnen gerne beantworten, weil ich das Thema Gewalt gegen Frauen immer wieder betont habe und schon ganz viel gemacht habe. Bei den PKS-Zahlen in der Vorstellung gab es Auffälligkeiten in dem Bereich, den Sie gerade genannt haben. Und ich glaube, es gehört dazu, auch der Öffentlichkeit zu sagen, wo die Schwerpunkte in einer PKS sind. Der Kollege, bitte. Das war jetzt auch noch nicht die Frage, oder? Ja, so halb. Also, ich werde verrückt. Ich hätte das doch noch mal angucken sollen. Ich habe es geahnt. Oder war das doch eine andere? War das die? Auch vierfach durchlaufen lassen. War das doch die hier? Die ist, glaube ich, auch irgendwie so. Vielleicht war es auch die. 322, wie setzt sich das denn zusammen? Das kommt mir so niedrig vor. Sind da zum Beispiel Vergewaltigungen auch mit drin? Dann zweitens, wenn Sie sagen, es sind weibliche Opfer auch unter 18, zählt man dann ab 0 Jahren oder ab wann zählt man dann? Und dann drittens, die Femizidzahlen, liegt es da, also Sie hatten ja im Sommer schon mal Zahlen vorgestellt, die niedriger waren als die, die Sie jetzt vorgestellt haben. Liegt es auch daran, dass die weiblichen Opfer einfach ab 0 gezählt werden? Ja, das war diese Geschichte. Das hast du, glaube ich, auch eingereicht, Mammon. Es gibt irgendwie zwei Zahlen. Das eine ist mit Versuchten und das andere ist nur mit Verendeten. Achso, ja, okay. Mhm. Unter anderem, ja, genau. Ich werde bekloppt. So, es wird eben gerne mal so ein bisschen Zahlen durcheinander gemacht, sozusagen. Ja, doch, man weiß nicht genau. Das nicht stimmt. Wenn man darüber recherchiert, nee, Sie haben da überhaupt gar keine eigene Einheit dafür, die dem nachgeht. Mit der Begründung, es gäbe nicht genug Fälle. Warum gibt es nicht genug Fälle? Weil man dafür erstmal Beamte braucht, die dem nachgehen. Die hatten wir schon. Ne? Ja. Ach, ich werde irre. Komm, Christian, das war schon so. Vielleicht weiter oder so. Dass am Ende sich nochmal was erlaubt hat oder ich so. Meine, das war irgendwie. Aber das war auch gerade die allererste Frage überhaupt von der. Ja, vorher war eine Datenvorstellung wahrscheinlich. Und Also fragen, gut, also vielleicht guckt sich das irgendwer anders nochmal an oder so. Ich meine, das wäre eine Frage gewesen von dieser Dame, die dann irgendwie meinte so, warum sagen sie nicht Männer? Es sind Männer. Das Problem ist Männer. Warum reden sie über Ausländerkram? Das hat sie ja vorhin da auch schon angedeutet. Ja. Und warum weisen sie nicht mehr darauf hin, dass Männer das Problem sind? Irgendwie so war die Frage. Und ich könnte schwören, dass es von dieser Frau kam, diese Frage. Also... Ja, aber eben mit diesem Ausländerkram wolltest du ja eben schon drauf hinaus, aber also, ja. Dann weißt du aber auch, was die Antwort war. Ich kann es dir jetzt auch noch nacherzählen. Ja, die Antwort war von Faeser, ja, wir wissen natürlich, bla bla, wir wissen alles, wir machen alles, vertrauen Sie uns. Irgendwie okay, so. Ja, gut. Genau, umfassende Fürsorge, das hast du von mir gesagt. Ja, klar, logisch. Ja, da haben wir unsere Professionalität unter Beweis gestellt. Das hier war ein ganz interessantes Video auf Englisch natürlich, was ich diese Woche gesehen habe. Diese Gabby hier ist wohl eine Philosophie-Absolventin, Psychologie-Absolventin. Und die hat hier den Film The Red Pill gesehen und hat so ein bisschen rekapituliert, wie sie sich dabei gefühlt hat, weil sie nämlich meinte, dass sie dadurch, dass sie ja so feministische Ansichten vertritt, sich von diesem Film ziemlich getriggert gefühlt hat und sich dann so ein bisschen hinterfragt hat, wie das wohl kommt. Und sie ist da zu dem interessanten Schluss gekommen, dass dieses feministische Denken oder generell diese Opfermentalität, dass das aus so einer Vorstellung der Lebensgefahr kommen soll. Also dass der Körper quasi und die Gedanken, wenn man jetzt irgendwie das Gefühl hat, dass man bedroht ist, dass das dann umschaltet und dass man dann nicht mehr dazu in der Lage ist, irgendwie Empathie mit anderen Leuten zu entwickeln, weil man ja in diesem Überlebensmodus ist. Und halt in dem Kampfmodus ist, also Sachen halt versucht abzulehnen und dagegen zu sein sozusagen. Und sie meint, dass halt diese Szenen, sie spielt das da auch vorne, was in dem Film ja drin ist, lauter so Szenen, die man ja auch kennt mit diesem Vortrag von Warren Farrell, wo die Leute da davor stehen und irgendwie meinen, hier die MRAs sind irgendwie die Bösesten oder so. Oder auch diese Big Red, ne, ja, die I don't know if you're noticing a theme. Patriarchy. Ne, die Tante. Dass die halt genau diese Sachen halt zeigen. Also dieses Verhalten, dass sie da so auch quasi nur immer aufzählen, was angeblich die Leute alles Böses irgendwie tun. Irgendwelchen Leuten, da kommt irgendeiner, will zu dieser Besprechung da halt hin von diesem Warren Farrell und die textet den erstmal damit zu, wie schlimm der doch ist oder so. Und sie beschreibt das halt und meint halt, dass wäre genau dieses, dass man irgendwie denkt, so, man muss die Leute jetzt davon überzeugen, mit allen Mitteln hier irgendwie, weil da ja alles auf dem Spiel steht, das eigene Überleben, irgendwie dieser Überlebensmodus und diese Bedrohung, die da aufgebaut ist. Und das ist, glaube ich, bei diesem ganzen Feminismus-Thema, darf man das echt nicht unterschätzen, weil es wird ja quasi immer, und das hatten wir ja auch gerade eben wieder mit diesen Femiziden, ne? Das ist auch so ein perfektes Beispiel dafür. Was willst du da noch gegen sagen, gegen die Scheiße, was die da irgendwie mal, das Femizid hier, Femizid. Überall, jederzeit, bla bla bla bla bla. Und ja, also. Ja, das ist ein Auswuchs von der Geschichte. Und es gibt ja auch dieses ganze Narrativ, Frauen im Belagerungszustand, hat die Christina of Summers das genannt, also Women under Siege auf Englisch. Und das ist ja halt diese ganze Erzählung, dass da halt immer irgendwie, ne, hier ist die Rape Culture und dann werden die auch nicht richtig bezahlt und die häusliche Gewalt und alle Leute, es wird sich quasi nur geprügelt. Na, also die Männer, die sind ja so böse zu den ganzen Frauen, mit denen sie zusammenleben und so. Und ja, und dann angeblich die Schönheitsideale und was es da nicht alles gibt, das spielt ja alles damit zusammen, dass die Frauen halt im Belagerungszustand sind, ne, wie das schon sagt. Ja, und sie hatte sogar gesagt, dass sie so ein Bild hatte, dass irgendwie eigentlich die Männer alle so sind, so nur nach dem Motto, nur ein paar haben sich eben gut rausgeschält oder so. Also auch die Missachtung ganz vieler Männer im Prinzip gar nicht hingeguckt, dass da wirklich Lust ist oder so, ne. Ja, einfach aus Ablehnung dieser anderen Position, ne? Diese Angstreaktion, dass man sich gar nicht mit der anderen Seite befasst, sozusagen. Ja, es scheint auch eine Art von Angstreaktion zu sein. Finde ich auch das Ding von ihr. Ja. Aber ich fand es interessant, wie sie, also ich habe auch hier nur reingeguckt, aber ich fand es interessant, wie sie wirklich eigentlich den Zusammenbruch ihres gesamten Gedankengebäudes so nachvollzogen hat, was das angeht. Ist es klar, dass sie halt manipuliert worden ist. Und ich glaube, das ist für einen Psychologen eine ziemlich bittere Pille, wenn du aufwachst und merkst, scheiße, ich habe zwar gelernt, wie das aussieht, wenn Leute andere Leute manipulieren, aber sie haben es trotzdem mit mir gemacht. Ja, ja, sie hat natürlich ein bisschen längeren Weg, als sich einfach nur mal den Film angeguckt zu haben. Das stimmt schon, ne? Hätte irgendwie gesagt, dass sie irgendwie, ja, sich schon interessiert hat für das Thema, aber dann eben auch Therapeutin werden wollte oder so. Und dann den Film auch 10-mal ja, Traumatherapie, ne? Das war sie hatte auch einen ganzen Stapel Bücher da liegen, ja, die alle um diesen anderen Blickwinkel da drauf gehen. Ich glaube, ich habe sogar The War on Boys gesehen, wenn ich mich nicht irre. Okay. Es war sehr schlecht zu erkennen. Ja gut, aber ich denke mal, jeder, der mit einem offenen Geist da dran geht und sich die Beweise anguckt, weil das ist ja das Schöne an The Red Pill, das ist ja überhaupt nicht reißerisch oder irgendwas, sondern es wird sehr ruhig vorgeführt, wie das halt ist. Und wer danach immer noch meint, der müsste irgendwie Männerrechtler sagen, wenn er von Andrew Tate spricht, dann tust du das halt mit Absicht und mit böser Absicht. Ja, das ist richtig, es sind viele Angstreaktionen, das kann man wohl so verstehen. Und sie hat ja am Ende angedeutet, dass es bei den Männern dann teilweise ähnlich läuft. Und da ist sicher auch was dran, da muss man sich auch ein bisschen selbst überprüfen, bevor man da wegrennt oder was man da angreift. Ja, interessant fand ich auch noch ihre Interpretation von dieser Starre, in die man ja auch geraten kann, ne? In diese Schockstarre oder so, dritte Reaktionsmöglichkeit. Und das wäre so eine Art Vorbereitung für den Tod oder so, was auf ja, limbischer oder Reptiloid-Ebene sicher nicht verkehrt ist. Ne? Ja, Sexualdelikt. Ja, Polizei Berlin. Sexualdelikt-Durchsuchung bei Polizeibeamten. Einsatzkräfte der Polizei Berlin durchsuchten gestern Abend aufgrund eines richterlich erwirkten Durchsuchungsbeschlusses die Wohnung einer 27-jährigen Polizeibeamtin, nachdem sich zuvor zwei Geschädigte auf einem Polizeiabschnitt gemeldet und Anzeige erstattet hatten. Die zwei geschädigten Personen hatten hierbei angegeben, gemeinsam mit weiteren Personen in der Wohnung der Schutzpolizistin gewesen zu sein. Im Rahmen des Zusammenseins seien die zwei Betroffenen unter Drogen gesetzt worden. Anschließend sollen ohne ihr Einverständnis an ihnen sexuelle Handlungen vorgenommen worden sein. Die Durchsuchungsmaßnahmen verliefen mit Erfolg. Die eingeleiteten Ermittlungen werden von einem Fachkommissar für Sexualdelikte sowie einem Kommissariat für Beamtendelikte beim Landeskriminalamt geführt. Disziplinarrechtliche Maßnahmen werden eingeleitet, stehen jedoch in Abhängigkeit vom Ausgang des Strafverfahrens. Und was hier interessant ist, ist die Tatsache, dass also jetzt hier Julian Reichelt News behauptet, diese Polizeibeamtin sei ein Mann. Also ist wohl eine Transfrau. Angeblich. Mach ich Kops. Okay. Und es wurde ja in anderen Medien-Outlets wurde ja auch ein Tatwerkzeug benannt. Okay. Eine Penispumpe. Okay. Oh. Was ist das Werkzeug? Ja. Nun, ja. Ja. Wo geht's nicht, Herr Kommissar? Das ist die Berliner Luft. Keine Ahnung, was sie da nehmen. Also. Gut kann es nicht sein. Das ist der Panko, davon habe ich sogar schon mal gehört. Aber da gibt es keine Indianer. Entschuldigung. Sonderzüge gibt es da nur. Ich habe schon mal in Panko übernachtet. Schon öfter mal, ja. Station wie Neta-Straße. Panko gibt es aber nicht. Das ist was anderes, ne? Das ist eine Frucht oder so. Panko. Ohne Weh. Ach, egal. Das ist ein ganz schönes Manko. Jo, finde ich auch witzig hier, ein Panorama. Die Norweger, die gehen ja gerne mal fischen. Diese großen Netze. Die Amerikaner fahren da mit ihren U-Booten lang. In dem Fall ein amerikanisches Atom-U-Boot. Und das hat sich da leider dann in der Schraube, weil um eine Schraube kommt das Atom-U-Boot nicht aus, in der Schraube verhangen und verdreht und so. Und dann mussten sie das freischneiden, tatsächlich aufwendig. Ja, den Amerikanern dann wieder freigeben. Der Fischer hat gesagt, es kostet 5.000 Euro ungefähr. Muss ich jetzt wohl mit leben. Und ich glaube, die Amerikaner haben sich nicht weiter geäußert. Aber eine witzige Story. Musste das Atom-U-Boot leider stehen bleiben. Konnte nicht mehr weiterfahren. So kann man eine Flotte auch außer Gefecht setzen. Wir werden das Netz zerschneiden und die Norweger werden dafür zahlen. So einfach ist es. So kam es, ja. Oh, den Artikel habe ich gar nicht richtig gelesen. Ich fand es nur ganz, ganz erstaunlich von der Überschrift her, dass die Bundeswehr Unternehmen auf den Kriegsfall vorbereitet, wenn ich richtig Erinnerungen habe. Dann schicken die da so Trupps sozusagen, so, wie soll man sagen, so ein, zwei lehrende Personen hin, die das Ganze dann vermitteln. Komm, ich lese mal vor. Duck and cover. In einem geheimen Strategiepapier ist die Rolle der Wirtschaft klar umrissen. Sollte Putin im Osten angreifen, die Bundeswehr konkrete Vorschläge, wie Unternehmen sich wappnen können sollten. In Deutschland beginnen Vorbereitungen für den Fall eines Krieges, der noch direktere Auswirkungen auf die Bundesrepublik hat als der russische Angriff auf die Ukraine. Nach Informationen der FAZ konfrontiert die Bundeswehr Unternehmen seit kurzem mit dem Ernstfall auf der Grundlage des von der Politik beschlossenen Operationsplan Deutschland. Wenn man die Zunge hört. Das Strategiepapier ist in seiner ersten Fassung 1000 Seiten lang und in den Details geheim. Na, Wahnsinn. Es listet beispielsweise alle Bauwerke und Infrastruktureinrichtungen auf, die aus militärischen Gründen besonders schützenswert sind. Es enthält auch detaillierte Planungen, wie im Verteidigungsfall vorgegangen werden sollte oder zuvor schon im Spannungsfall. Ja, dann ist das Bezahlartikel, glaube ich, noch nicht weiter. Letztes Wort ist noch. Es sind detaillierte Planungen, wie im Verteidigungsfall vorgegangen werden sollte oder zuvor schon im Spannungsfall. Also wenn man etwa auf ein russisches Manöver an der Ostflanke der NATO mit Abschreckung reagieren würde. Deutschland würde dann zur Drehscheibe für Zehntausende, womöglich Hunderttausende Soldaten, die auch nach Osten transportiert werden müssen. Blablabla, da ist ja wirklich dunkel. ja, so also machen die das, bereiten uns auf Kriegsfall vor, ne? Unternehmen jedenfalls. Muss man jetzt kaufen für 99 Cent den Artikel. Ja, die Information ist ja trotzdem schon nicht schlecht. Also, ich habe ein bisschen Kriegsangst, muss ich ehrlich zugeben. Ich weiß nicht, was die da abziehen. Eigentlich hat der Herr Scholz ja auch gesagt, die 30 Milliarden müssen bis 2030 reichen oder so. Ja, ja, ich finde es auf jeden Fall irgendwie alles sehr merkwürdig, dass die Amis jetzt in so einer Transitionsphase angeblich, weil irgendwo habe ich auch gelesen, der Biden hätte das nie irgendwie selber freigegeben, was weiß ich. Ach der. Das ist, der Krieg macht mich da eh wahnsinnig, aber die Franzosen und Briten haben nur auch freigegeben, habe ich gehört. Ja, aber da nochmal zu eskalieren, gerade wenn wir jetzt vielleicht wirklich eine Chance hätten, jetzt ganz mal abgesehen von allem, was da passiert, dadurch, dass irgendwie dieser Wildcard Trump da reinkommt, wenn wir eine Chance hätten, vielleicht das Töten dann doch, wenn nicht zum Enden, zu unterbrechen. Ich weiß auch nicht, aber einfach eskalieren. Ja. Mir erzählen ja immer Leute, ich hätte zu viel Angst vor den Russen und die würden das eh nicht und die wüssten ja selber, aber das ist, ich dachte halt, ich hätte es hinter mir, nachdem der Kalte Krieg zu Ende war, dass das jetzt wiederkommt, dieser ständige Piekser im Nacken hier, vielleicht ist bald Krieg, vielleicht ist bald Krieg, vielleicht ist bald Krieg, da hätte ich gut drauf verzichten können. Ich habe das schon mal irgendwie, keine Ahnung, 20 Jahre meines Lebens mitgemacht. Das macht Krieg keinen Spaß, gut, vor allem wenn du jung bist. Krieg ist immer gut, auch von innen politisches Problem abzulösen. Ja. Ja, oder halt die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Ja, okay. Toi, toi, toi. Ja, das sagt Frau Grimm übrigens auch. Die Wirtschaftsweise. Das ist ja irgendwie toll, toll. Der letzte Absatz aus dem Interview hier, wo sie sagt, im militärischen Bereich ist der Staat der größte Abnehmer, deswegen hat er einen großen Hebel, Innovationen auszulösen und sollte da auch strategisch investieren. Die USA werden uns dazu zwingen, das Budget zu erhöhen. Dadurch kann ein großer Hebel entstehen, wenn man es richtig angeht. Ja, außerdem geht es halt größtenteils hier um ums Bauen und sie meint halt eben, es läuft nicht gut. Ja, wer hätte das gedacht? Und dass sich die Leute zu viel darauf verlassen würden, dass der Staat das dann schon regelt, weil das würde er nicht tun. Und sie meint halt auch, das ist eigentlich eine schlechte Entwicklung, wenn man jetzt irgendwie im Endeffekt mit den Sachen, die wir jetzt machen und den Ideen, die wir jetzt haben, da sorgen wir größtenteils nur für Druck bei den vielen Privatvermietern, dass die ihre Wohnung dann veräußern müssen. Und ja, die, die halt das geht dicke haben und so, bei denen ist es halt nicht so das Problem. Ich habe komischerweise die Woche gelesen, dass in Argentinien die Mieten fallen. Ganz verrückt, ne? Irre, ne? Ja, total. Obwohl die das alles dereguliert haben bis zum Abwinken. Komisch. Ja, und auch, mehr, auch ne? wieder viel, ja, vor allen Dingen auch dadurch, dass auch wieder mehr Angebot da ist, ne? Weil die Leute halt ihre Wohnungen dann auch wieder wirklich vermieten wollen und nicht halten wollen, bis sie irgendwie Geld damit verdienen. Irre, ja. Man sollte fast meinen, dass diese sozialistischen Ideen gar nicht so gut funktionieren, wie es in der Theorie ist. Was? Was bedeuten die Haftbefehle des Internationalen Gerichtshofs, Strafgerichtshofs, gegen Netanyahu, Gallant und Hamas-Anführer Daif? Ja, ich weiß es auch nicht so genau, was sie bedeuten. Ich finde es schon mal krass, dass es überhaupt welche gibt, sozusagen, ja. Und ich habe mir gedacht, ja, irgendwie haben sie doch auch darüber geredet mit in der Bundespressekonferenz und die haben gesagt, ja, die, der Internationale Strafgerichtshof ist für uns bindend oder so. Oder die, wenn sie jetzt den Netanyahu festnehmen in Berlin oder was, das soll gut ausgehen, das machen sie doch nie im Leben. Und wenn doch, dann haben sie doch die Amis am Arsch oder so. Was ein Quatsch, oder? Ich weiß nicht genau. Also ja, schöne Haftbefehle, der ist super, dass wir, das ist mal wieder so ein Ding, sinnvoll, wo wir uns da eingetragen haben, ja, hurra, wir sind dabei, weil wir sind ja für international, ja, und so, das ist ja immer das Allertollste und so, und Strafgericht und so, ja, die ganzen Verbrecher hier, die müssen natürlich auch hier vor Gericht stehen und so weiter und so fort, und dann haben wir uns gut gefühlt und super, ja. Und dann kann ich mich noch dran erinnern, war das nicht auch diese Geschichte, wo sie, wo Baerbock irgendwie eine Frau hinschicken wollte, irgend so eine, die da keiner kennt, die da keine Erfahrung hat, aber es ist eine Frau. War das nicht auch irgendwie so? Dass man da wen nominieren konnte und es dann irgendwie hieß, ne, auf Teufel komm raus, muss das jetzt eine Frau werden? Ja, jetzt ich weiß nicht, ob das das Gremium war, aber es hat solche Geschichten auf jeden Fall gegeben, ja. Ich meine mich zu erinnern. Der große Treppenwitz der ganzen Geschichte ist ja, guten Tag, wir möchten gerne den Herrn Daif abholen. Ja, der liegt da hinten seit 13. Juli 2024, nämlich. In einem Loch mit Erde drüber. Ja, steht hier auch drin in dem Artikel. Ja, also, das ist schon mal prima. Also, und ja, es steht da auch drin, wie der ist, wie dieser internationale Gerichtshof, der das entschieden hat, besetzt ist. Wird das auch erwähnt? Ich glaube nicht, nee, sag mal, was meinst du denn? Da sitzen, glaube ich, ein Pakistani und was, also zwei muslimische Richter sitzen da, die das Urteil gefällt haben. Das ist ein UN oder was, ne? Ein Gremium oder wie? Ja, Den Haag halt. Mhm. Ja. Ich also, finde es weltfremd, ey, weiß nicht. Es ist irgendwie, es ist weltfremd. Wenn ich hier irgendwas zu sagen hätte, würden diese Haftbefehle bedeuten, dass Deutschland so wie die USA und Israel und den Internationalen Gerichtshof nicht mehr anerkennt. Aber wer bin ich schon? Ich denke nur an die Staatsräson und die Verantwortung. Und ich denke mal, das werden unsere Freunde hier schon unterlaufen. Ja, ich hatte mich richtig erinnert. Ich habe es gerade nochmal gegoogelt. Baerbocks Blamage in Den Haag ist ein Artikel von Frankfurter Allgemeine vom März diesen Jahres. Deutschland wird künftig keinen Richter mehr am Internationalen Strafgerichtshof stellen, auch deshalb, weil das Auswärtige Amt unbedingt eine Frau ins Rennen schicken wollte. Dum, dum, dum. Ja, und dann hat die Baerbock gesagt, ja, eben nicht. Dann nimm keinen. Ja, und dann sind keine Richter da. Super. Ich meine, abgesehen davon, dass es eh ein zahnloser Tiger ist. Ich meine, Netanyahu kann dann halt in die Länder, die ihn ausliefern würden, nicht mehr reisen. Aber ich kann mir schwerlich vorstellen, dass Deutschland irgendwie sehen möchte, wie ein Mann jüdischen Glaubens in Handfesseln abgeführt wird, um irgendwie in ein Gefängnis überstellt zu werden. Ja, wie gesagt. Das sollten wir vielleicht irgendwie lassen. Einfach. Wollen wir das nicht machen? Ja, ich glaube, dann gibt es auch Quietsch aus Amerika auf jeden Fall. Das ist irgendwie, das ist eine ganz komische Idee. Die kommen die Navy Seals nachts und holen ihn aus Stammheim raus oder so. Und fliegen ihn aus. nach würdest dich wundern oder was? Würdest dich wundern? Also, und wenn es nicht die IDF selber macht, sozusagen. Also, ne? Der Mossad oder so. Ich meine, jetzt habe ich schon wieder so viel Gejammer gehört. Ich meine, ja, Krieg ist scheiße, aber bei diesem Krieg ist voll, für mich vollkommen gleich. Ich meine, niemand hätte über die Deutschen gesagt, guck dir mal Hamburg an, guck dir mal Dresden an, Ende 1944, guck dir das mal an, wie schlimm das ist. Vielleicht sollten wir echt aufhören. Und dann Deutsch wieder Heil Hitler gebrüllt und so. Und vielleicht sollen wir echt aufhören, das irgendwie zu machen. Irgendwie. Und haben ihre Kinder ins Feld geschickt und denen Waffen gegeben, damit sie noch die Invasion der Alliierten abwehren. Und die, wenn es damals schon so woke Idioten gegeben hätte, hätten die auch gesagt, lass doch mal. Lass doch die Deutschen erstmal machen. Nicht alle die Städte bombardieren, das ist doch gemein. Ja, so funktioniert es aber nicht. Wenn du halt deinen Nachbarn angreifst auf bestialische Art und Weise, dann kriegst du eine Antwort. Und das haben die Deutschen verstanden und das werden irgendwann auch die sogenannten Palästinenser einsehen müssen. Nee. Kommen wir mal zu etwas völlig anderem. Ich glaube, das Thema hatten wir schon mal, dass nämlich die Wasserstoffzüge, die von der Firma Alstom geliefert werden sollten an ein Bahnunternehmen, das nicht die Deutsche Bahn ist. Das verschiebt sich jetzt noch ein bisschen. Die hatten technische Schwierigkeiten. Da gab es, glaube ich, auch welche, die sind schon im Einsatz. Die zeichnen dann auch im Einsatz. Geht es überhaupt um Wasserstoffzüge, Mama? Weil das sagt dir der Artikel gar nicht. Ich meine, es geht einfach nur um Nahverkehrszüge, oder? Ja, richtig. Die können das ja machen, wie sie wollen im Prinzip. Beziehungsweise die Wasserstoffzüge wurden genehmigt. Du hast es verwechselt. Gibt noch einen anderen Artikel mit dem. Das ist der zweite, ja. Ja. Genau, weil hier geht es wirklich einfach darum, dass Nahverkehrszüge nicht geliefert werden, wie sie bestellt waren. Okay, genau. Die kommen aber, kann die nicht auch von Alstom? Ist das gleich genug, ne? Ja, kam von Alstom. Ja, das stimmt, okay. Ja. Ja, und die jedenfalls auch mit den Wasserstoffzügen, die haben doch, glaube ich, gesagt, sie könnten das aber wahrscheinlich dann, oder sie arbeiten daran, dass sie das dann mit normalen Zügen ersetzen können. Wenn sie schon die normalen nicht liefern können, Hilfe. Tja, guck mal, jetzt zeigt sich dann doch vielleicht zusammen. Ja, hier haben sie bei den Wasserstoffzügen haben sie doch jetzt wieder die alten Dieselloks eingestellt, oder nicht? Ja. Aber da sagen sie jetzt, wir sollten das mal schnell mal elektrifizieren. Aber wenigstens fahren die zuverlässig, hat er noch angemeldet. Ja, aber da ja gut, das aber geil, ne? Ist nur noch keine Oberleitung, deswegen brauchen die auch diese Züge da. Nee, aber nebenbei platzen halt momentan auch die ganzen anderen Sachen, ne? Wie diese Batteriespeichergeschichte und auch dieser grüne Stahl mit grünem Wasserstoff und so, das steht alles auf so wackeligen Füßen inzwischen. Ja. Das ist welche Adjektive darf ich noch benutzen für die Politik, die Wirtschaftspolitik? Würde ich gerne mal zuhören. Interessant. Sein Kumpel ist erklärt. Wie das so klappen soll. Ne? Wäre ich echt mal gespannt. Wie sie das hinkriegen wollen. Ja, aber der Kingsburn schließt das Thema ab mit, was nicht geliefert wird, kann auch nicht zu spät kommen. Genau. Das ist auch richtig. Ja. Endlich mal eine Wahrheit hier. Und die Bahn ist auch nicht pleite, die fährt nur nicht mehr so oft. Ja, der Freidel von der NZZ hat sich hier nochmal neue Unterlagen angesehen aus dem Untersuchungsausschuss zum Atomausstieg und hat hier gefunden, dass hier also das Ergebnis vorher schon feststand. Also sie haben beauftragt, das, was untersucht werden soll. Und in dieser Beauftragung hier steht drin, Botschaften, Doppelpunkt, Atomenergie ist nicht nachhaltig und kein Klimaretter. Diese Taschenspieler, Rosttäuscher. Zielstellung. Hütchenspieler. Ja, das hat er auch, das hat der Homo Duplex, hat das auch der Mighty vorgeworfen, dass sie eine Hütchenspielerin ist. Und das ist auch Hütchenspiel. Die wissen ganz genau, unter welchem Becher die Kugel liegt. Ja, ist eine komische Argumentation. Ich erinnere mich an diese CCS-Geschichte, wo ich auch gelesen habe, dass sie irgendwie das ablehnen, weil es eben nicht 100, sondern nur 95% der Sachen irgendwie da beseitigen kann oder so. Was ist das für ein Argument? Ne? Also, wir brauchen viel mehr Transparenz für sowas. Das kann nicht sein, dass sowas ein Journalist ausgraben muss. Das ist unsagbar. Ja, das kommt jetzt wohl aus dem Untersuchungsausschuss. Also das hat die Politik ja dann wohl ausgegraben. Ja, aber er hat die Sachen zugespielt bekommen. Ja. Also das ist nicht irgendwie transparent für uns. Und das ist doch das, was es eigentlich sein müsste. Jeder einzelne Mail, die dazu geführt hat, dass wirtschaftspolitische, energiepolitische Entscheidungen, die müsste uns doch zur Verfügung stehen. Wir sind der Arbeitgeber. Es kann doch nicht sein, dass sowas hinter verschlossenen Türen in einem Untersuchungsausschuss diskutiert wird und wir ohne diesen Herrn Freidel nicht vielleicht niemals davon erfahren hätten, von dieser Scheißstudie. Das ist eine Unverschämtheit. Es gibt einfach keine Worte mehr für die Dinge, die in diesem Land ablaufen. Ja. Die Grünen sind also eine Hochrisikotechnologie, muss man sagen. Botschaft. Ich finde aber immer, das ist Kohlekraftwerk. Das ist ein 9 Jahre altes Kohlekraftwerk, dann sind doch Hochjahre neulich. Ja, wir sind ja doch im Moment fast nur auf gekauftem und auf konventionell erzeugtem Strom. Ja. In Holland haben sich die Räder gedreht, in Deutschland irgendwie nicht. So. Ganz komisch. Als würde das was mit dem Ort zu tun haben, ob das sinnvoll ist oder nicht. Ja, manche drehen sich auch, weil sie angetrieben werden oder so. Ne? Aber jetzt zur Macht der Hosen. Politik und Wirtschaft sind von unbequemen Hosen geprägt. Das muss sich ändern. Eine neue Hosenkultur könnte viele globale Probleme lösen. Oh, mit Schlache. Würde mich jemand fragen, was in diesen schweren Zeiten der Weg zum Glück ist, ich hätte in all meiner verbliebenen Weisheit die Antwort parat. Bequeme Hosen. Das Unglück unbequemer Hosen, genderübergreifend, ist in unserer täglichen Umwelt augenfällig genug. Nehmen Sie eine U-Bahn in einer deutschen Großstadt, sagen wir Berlin, und sehen Sie in diesem missmutigen, misanthropisch und soziophob gestimmten Gesichter. Und dann, so unauffällig wie möglich, wenn das geht, auf die Beinkleider. Dass wir in einer Gesellschaft der schlecht gelaunten leben, ist eine offensichtliche Folge unbequemer Hosen. Soweit so gut. Die Einleitung in den Artikel von Georg oder in die Kolumne von Georg Sesle. Noch habe ich den Zusammenhang nicht ergriffen, sozusagen. Sehen Sie sich in der Politik um. Schauen Sie nur Christian Lindner an. Wenn der in seinem Porsche bequemere Hosen getragen hätte, dann hätte der doch nie ein so menschenfeindliches Papier verfasst, wie neulich erst. Und das hatte ich ja vorhin schon angeteasert. Hier sehen wir mal die Einschätzung eines Okay, jetzt ist irgendwie hier meine Verbindung schlecht, oder? Dessen Verbindung ist schlecht. Ja, scheinbar meine. Ach ja. Eins, zwei, drei. Ich lade das mal eben neu. In der Hoffnung, dass es dann besser wird. Verbindung schlecht. Hallo? Hallo? Ein Blick auf Ihre Hosen genügt, um zu erkennen. Bei mir war gerade die Verbindung schlecht. Deswegen hat man euch nicht mehr gehört. Oh. Oder unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger in Uniform. Ein Blick auf Ihre Hosen genügt, um zu erkennen, dass man darin nur gewaltbereit sein muss, wenn auch im Staatsauftrag. Es heißt schließlich nicht umsonst Stechschritt. Hahaha. Ha, ha. Wie Sie sehen, bequeme Hosen inspirieren schon mal zu einem netten kleinen Scherz unter Freunden. Hier hat mich dann schon beim ersten Lesen die Fremdscham geschüttelt, insgesamt, aber ein Blick auf die Hosen der uniformierten Mitbürger zeigt, man muss darin nur gewaltbereit sein. Also das ist jetzt nicht in die Media, sondern das ist die Taz. Und Stechschritt, da könnte ich ganz andere Witze drüber machen. Taz-Loli. Entschuldigung, Taz-Journalist. Wie findet ihr bisher so die Metapher mit den Hosen? Es ist nicht so deep, oder? Also finde ich jedenfalls. Dann kommt was über Inkontinenz und dass Frauen eine Binde kriegen und Männer eine Hose und das ne, also und Hosen. Also, so, der Gag mit den Hosen, mit den Röcken kommt noch, oder? Die bequeme Hose als Medium von Weisheit und Gelassenheit muss über solche Niederungen erhaben sein. Und sie muss, wenn sie neben Glück auch Gerechtigkeit vermitteln soll, natürlich genderneutral sein. Übrigens sollte man sie in gedeckten Farben, am besten in Schwarz, tragen. Sonst sieht man aus, als wollte man im besagten Fernsehen ein Kulturjournal moderieren. Ich glaube, mein Gehirn, mir schmilzt einfach was dann im Gehirn nach ein paar Absätzen. Aber ich habe mich halt gefragt, ich dachte, ich bringe ihn einfach mal mit, obwohl ich nicht verstanden habe, was er wirklich von mir will. Ich muss natürlich zugeben, dass wie jede Glücksphilosophie auch die bequeme Hosentheorie ihre kleinen Haken hat. Es gibt Leute, sagen wir Köche in der Systemgastronomie oder pensionierte Grundschullehrerinnen auf Campingplätzen, die geradezu beneidenswert bequeme Hosen tragen und trotzdem reichlich angespannt und konfligierend auftreten. Oder Kamala Harris, bequemst designte Hosen und trotzdem, naja. Es gibt die Theorie, dass unbequeme Hosen den meist männlichen Willen zur Macht verstärken. Hä? Ich hatte gehofft, ihr sagt jetzt was das ja, entschlüsselt. Ja, Theorien gibt viele, ne? Was willst du sagen? So, das ist ja eine These auch, oder keine, ja, aber keine Theorie. Das ist doch nicht lustig. Okay, das ist so Zeitvertreib. So kannst du, wenn du den aus Versehen angeklickt hast zum Anhören in der U-Bahn oder so, dann. Und die letzten drei Absätze, I kid you not, drehen sich darum, Donald Duck und Donald Trump zu vergleichen. Wow. Ja, ich meine, es ist der Hammer, oder? Ich meine, dass da noch keiner, das ist ja richtig jetzt mal so ein Coup auch. Denn auch dieser Donald steht im Dienste des Großkapitals, nämlich der reichsten Ente der Welt, Dagobert Duck. Dessen Geldspeicher quillt bekanntlich über, während die armen Leute von Kummersdorf sich nicht mal ein Weihnachtsessen leisten können. Aber es gibt auch fundamentale Unterschiede zwischen den beiden Donalds. Donald Duck ist nämlich gelegentlich zu einsichtfähig und geht, wie man so sagt, in sich, auch wenn das nicht allzu lange anhält. Fand ich lustig beim ersten Mal lesen, weil das bedeutet ja eigentlich, wenn jemand halt so einsichtfähig ist, das aber nicht anhält, ist er dann wirklich so einsichtfähig und ist das dann wirklich, ist dieser Donald Duck dann anders als der Donald Trump, den er hier konstruiert? Dann geht es um das Verhältnis zu Frauen, dass der Duck da besser ist. Und ganz, ganz anders als Donald Trump ist unser Donald zur Selbstkritik fähig. Ich bin wirklich eine Flasche, lautet eines seiner berühmtesten diesbezüglichen Bekenntnisse. Und es würden ihm nie einfallen, Kummersdorf und andere Opferstätten der Geldgier als Shithole zu bezeichnen. Und noch etwas. Donald Duck trägt die bequemste Hose der Welt. Nämlich gar keine. Stellen Sie sich Donald Trump ohne Hose vor. Der Fall wäre ein für alle Mal erledigt. Er hat ja ein Federkleid, ne? Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Ich meine, das verbraucht Platz im Internet. Ja. Wenn ich auch, kann mich nicht auch jemand bezahlen, dass ich einmal die Woche über Sachen abrente, die ich nicht mag. So eine Scheiße, die kriegst du gar nicht produziert, oder? Meine. Boah, wenn ich mich anstrenge? Mit ChatGPT, okay, aber selber schreiben, das macht doch keinen Spaß. Auch nicht für Geld, gegen Geld. Hose. Georg Sesle. Taz. Ejakulat auf Leinwand mit Glitzer, 1984. So, jetzt soll ich ein bisschen trinken holen. Der Artikel über die Deutsche Bank zum Thema Homeoffice zeigt, dass bei der Deutschen Bank das nicht ganz geklärt ist, beziehungsweise offensichtlich zu Streit geführt hat. Da ist es ja hier. Unter der Deutschen Bank spitzt sich der Konflikt um das Homeoffice zu, nachdem die Internet-Kommentarfunktion abgeschaltet worden ist. Also hat es schon Streit gegeben. Sind die jetzt auf 4chan oder was, die Leute von der Deutschen Bank, oder wo sind die? Ja, sie wollten hier auf jeden Fall das Homeoffice so zeitlich zusammenstreichen. Die Deutsche Bank hat mit der Mehrheit ihrer Betriebsräte eine Vereinbarung getroffen, die ab Januar 2025 die Homeoffice-Quote auf 40% der Arbeitszeit beschränkt. Diese Entscheidung betrifft mehr als 90% der Belegschaft in Deutschland, berichtet das Handelsblatt. Im bankeigenen Intranet Deep Network äußerten Mitarbeiter Kritik. Ein Beitrag über die neuen Regelungen habe innerhalb einer Woche von 1400 Mitarbeitern lediglich 1,5 von 5 möglichen Sternen erhalten. Als es in einem Zeitungsbericht, die Bank habe daraufhin die Kommentarfunktion abgeschaltet. Die Mitarbeiter kritisierten besonders die Art der Umsetzung. Ja, die neue Regelung könnte etwa 12.000 Beschäftigte betreffen. Das Management und der Konzernchef Sefing setzt die Änderungen trotz des Widerstands durch. Das ist wohl der Punkt. Vielleicht ein bisschen Sanftseite machen können, whatever. Die Gewerkschaft Verdi startete eine Petition, die innerhalb weniger Tage 2200 Unterschriften bekam. Die Initiative fordert den Erhalt der bisherigen flexiblen Regelungen, ja, die bis zu 60% Heimarbeit ermöglichen. So viel Unterschied ist ja auch nicht, ne? In den Kommentaren zur Petition wurde die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf gelobt. Wir verwiesen auf eine höhere Produktivität im Homeoffice. Das ist ja wahrscheinlich genau das, was so in Frage steht, ne? Ob die Produktivität wirklich höher ist. Das habe ich eben auch schon anders gehört. Wer den Gewerkschaftssekretär Kevin Volk betonte, dass die Petition sei nicht grundsätzlich gegen die Rahmenvereinbarung gerichtet, vielmehr geht es um passgenaue Lösungen für unterschiedliche Bereiche der Bank. Die neue Regelung sehen als Zustand es vor, dass Mitarbeiter einmal jährlich 2 Wochen am Stück von zu Hause aus arbeiten können. Zusätzlich erhalten Beschäftigte wie bisher mehr als 40% im Homeoffice arbeiten. Im kommenden Jahr einmalig 12 zusätzliche Heimarbeitstage. Ja, weiß ich nicht genau. Also eigentlich hat man ja, glaube ich, als Arbeitnehmer nicht unbedingt das Recht, sich den Arbeitsplatz auszusuchen. So in einem Stuhl und ein Büro und einen Tisch hingestellt kriegst, dann muss man normalerweise auch da antreten. Aber wie gesagt, im Internet hat es dafür Unmut gesorgt. Fand ich so witzig. Ja, aber ich meine, wenn wir wirklich ernst machen wollen mit Klimaschutz und Schnickschnack, dann ist es eigentlich, dann sollte man eine Homeoffice-Pflicht einführen, eigentlich für jeden, wo es geht. Weil wie viel Pendelei uns da erspart bliebe und dummes Rumgegundel und die Bahn wäre entlastet. Ja, kann sein. Das würde vielleicht auch eigentlich seine Produktivität wieder wettmachen, kann ich mir schon vorstellen. Ne? Also ich meine, meinen jetzigen Job, wenn die von heute auf morgen sagen können, Homeoffice geht nicht mehr, müsste ich aufhören. Weil sonst hätte ich irgendwie fast 3 Stunden Arbeitsweg jeden Tag. Okay, das ist natürlich scheiße. Hin und 3 Stunden wieder zurück. Also, ja. Schauen wir mal. Ja, die werden sich etwas überlegt haben, warum das besser ist sozusagen. Und ich denke, normalerweise machen die diese Sachen nach Zahlen, ne? Ahnung nach Zahlen. Ja, hier berichtet Tichys Einblick etwas theatralisch über das Bayer-Imperium, das allerdings tatsächlich ganz schön gelitten hat, also die Firma Bayer, unser Chemieriese. Ja, und beschreibt da die beiden hauptsächlichen Geschäftssparten Medizinprodukte, also Medikamente und Agrarzusatzstoffe irgendwie, hier Glyphosat und so. Bei den Medikamenten ist es wohl so, dass sie Patente verlieren, dass Patente auslaufen. Das wusste ich gar nicht so genau, dass sie so auslaufen können. Aber ja, mit Patenten verdiente Bayer bisher immer viel Geld. Dann haben sie auch ein paar Medikamente genannt. Ja, und natürlich das Problem mit Monsanto Glyphosat, dass das eben ja, vor Gerichten teuer wird und immer noch nicht ganz klar ist, wie teuer denn und die Rückstellungen da, die finanziellen, ob die da reichen. Da solche Risiken abzudecken. Wo ich mich noch gefragt habe, ist es nicht bei Pfizer so gewesen, dass sie einfach irgendwie 12 verschiedene Pfizer-Firmen gegründet haben und dann haben sie eben irgendeine GmbH dahingeschickt als Verantwortliche oder so. Also die sind da irgendwie nicht so. Aber egal, Bayer hat da eben Risiken und wie groß die genau sind, weiß man nicht. Und die Aktie ist gefallen von 120 auf 20 Dollar oder so. Boah, ganz schön krass. Da gibt es noch einen großen Fonds, die eben auch noch mal gegen Bayer gewettet haben. Wie auch immer, das ist ja irgendwie auch nur eine Spekulation, aber der Wert von 120 auf 20 pro Aktie ist natürlich schon eine Ansage. Ich hätte uns spontan gesagt, das ist eigentlich ein Kauftipp, aber wenn die so klein sind, dann werden sie vielleicht eher auch zerschlagen oder gekauft. Ne? Also nochmal ein großer Wert eigentlich in Deutschland, der scheinbar hier ganz über den Bach runtergeht. Es sind nicht alles nur Probleme, die jetzt sozusagen hausgemacht sind, aber die Sache mit den Energiekosten und Energiekosten. Den ganzen Bürokratie und so weiter, das kommt natürlich alles noch oben drauf. Ne? Das ist schon richtig. So. Und hier steht, die haben auch auf ein paar Medikamente gesetzt, die sich nicht als gut erwiesen haben. Also wo sie in den Studien dann das nicht herstellen konnten, die Wirkung, die sie wollten. Ich habe schon so gedacht, dass das mit dem Glyphosat ist ja so, dass wenn die das jetzt nicht mehr machen, dann müssen sie ja im Prinzip, weil ohne Dünger geht es ja praktisch nicht, oder ne, ohne diese Mittelchen, dass dann gibt es andere Mittel, die ähnlich heißen und ähnlich wirken, ja, aber dann eben nicht verboten sind. Und ja, entweder machen die dann damit auch das Geschäft oder eben andere. Und ob da nicht vielleicht irgendwie andere auch ihre Finger spielen bei solchen Aktienveränderungen oder so, boah. Ne, oder bei dem Ruf, den aber ja da jetzt hat mittlerweile. Denn, ja, das hat doch damals Art, schon. Das ein Nebenprodukt oder beziehungsweise ne, so ein Bruderprodukt sozusagen, das ist doch dann auch nicht mehr der Punkt. Ich, ne? Ja. Das hat doch damals schon angefangen, als die Bayer Uerdingen abgegeben haben. Hast du noch Verein, meinst du das? Ja, natürlich. Hast du schon gesehen, dass es nach unten geht? Was war da mit Uerdingen? Die hießen dann Union? Ich glaube, die haben das Werk zugemacht da und deswegen halt auch den Verein, der hieß da anders. Ja, ich meine, ich bin da heute wieder mal vorbeigefahren auf dem Rückweg. Die Stadt hat mal eigentlich, die hat nur aus Bayer bestanden, Leverkusen. Ja, wie Wolfsburg, das ist ein Volkswagen, ne? So ungefähr. Also, man darf nicht, ich meine, wenn jetzt nachdem man in NRW mit Mühe und Not die Arbeitsplätze wieder hochgezogen hatte nach dem Niedergang der Zechen und der Metallindustrie. Naja. Und diese Sachen, wie Ford hat Kurzarbeit in Köln, Bayer geht's nicht gut und so weiter und so fort. Das sind fucking Dominosteine. Also viele Städte haben diese Arbeitsplätze nicht ersetzt bekommen und da sind die Leute weggezogen. Also Gelsenkirchen ist zum Beispiel um mindestens ein Drittel geschrumpft von der Einwohnerzahl, ja. Spielt auch eine Rolle. Alle zurück in die Türkei, aber. Boah, keine Ahnung, wie Leute hier sind, ey. Aber ich meine, gut, wer kann, bleibt ja auch nicht in Gelsenkirchen. Ne? Ja, da sind wir nochmal ganz ehrlich. Wenn es da leer ist, ist es auch nicht schöner, ne? Eben, so. Aber kannst du günstig wohnen, ne? Ich habe heute Fotos, hat jemand auf Twitter Fotos aus der Solinger Innenstadt gepostet. Leute. Was ist da los? Unsere Städte sind so trostlos, ey. Ja. Leerstand, türkischer Supermarkt, Leerstand. Oh, kann ich auch machen. Ich habe so Angst davor, wenn das nur. Irgendwer hat gesagt, diese Schwarzgepiltheit gefällt ihm nicht an den Streams in letzter Zeit, aber es tut mir echt leid. Mir fehlt im Moment wirklich die Fantasie. Ich habe mich heute mit meinem Bruder auf der Rückfahrt lange darüber unterhalten, weil er meinte, ich bin zu fatalistisch, aber ich habe ihn gefragt, wo er die Perspektive sieht. Und er konnte mir halt am Ende auch keine nennen. Weil es gibt ja keine politische Kraft, die eine Reform will, die einen Wandel will in Wirklichkeit. Man kann die AfD gut finden oder nicht, aber das ist für mich keine Milei-Partei. Das ist für mich keine Partei, die bereit ist. Also für mich ist die AfD mehr oder weniger nur das Gleiche wie die anderen Parteien in Blau. Und die werden sich genauso anpassen und die werden genauso den Mund aufmachen, wenn die Lobby kommt und sagen, Ist vielleicht die Frage, wer sich da durchsetzt intern. Ich glaube, zum Beispiel was Finanzen so angeht, da ist der Böhringer echt ein guter Mann. Und er schafft sich da eben ein entsprechendes Gehör zu verschaffen und so. Ja, und dann kommt Mario Adorf und sagt, komm, ich stecke dir das Geld überall rein. Ich stecke dir rein, ich stelle den Koffer vors Haus, beim ersten Mal nimmst du den nicht, aber dann stelle ich schon dir wieder hin. Ja, die sind genauso aus der Politikerkaste wie alle anderen. Was auf jeden Fall alle Politiker begrenzt, ist die Realität. Und da sind jetzt hier, die Kohle im Konzern angekommen. Erstmal gibt es ja kein Geld für Gaskraftwerke, die ja die Kohlekraftwerke ersetzen müssten. Und ansonsten wäre das ja eh auch schon ein ziemlich knappes Datum, 2030, den Ausstieg hier. Und ja, Imagine My Shock habe ich auch so gedacht bei dem Artikel, ne? Captain Obvious, oder wie das heißt, so Energielobby stellt den Kohleausstieg 2030 in Frage. Ja, das wird immer nicht kommen. Wie gesagt, dann kommt eher die Realität und sagt, geht nicht. Was weiß ich, in Form von entsprechenden Notstandsgesetzen oder so, wo sie dann die Kohlebetreiber, Kraftwerksbetreiber wieder dazu zwingen, aus Sicherheitsgründen, Staatssicherheit, keine Ahnung, das dann zu machen. Und das ist, dass sie jetzt wieder Gas bauen wollen. Und wir haben gerade ein futschneues Kraftwerk gesprengt, oben irgendwo bei Hamburg. Ja, sag ich ja, eine 9 Jahre alt. Ne? Und wir bauen, das ist alles so irre. Das ist alles nur noch irre. Ja, weil sich auch nur... Das ist, als wollte jemand, dass der Laden vor die Hunde geht hier. Klaus, ich sehe, was du machst. Das war, glaube ich, auch jemand. Ja. Ja, muss schon irgendjemand auch gut dran verdienen. So. Wir müssen uns hier von dem entfernen, was gewesen ist, damit wir sehen können, was noch sein kann. Wir haben eine fucking Bringschuld. Das haben wir gar nicht drin, ne? Nee, haben wir nicht drin. Wir haben eine fucking Bringschuld gegenüber den Migranten, hat die Merkel gesagt. Eine Merkel Bringschuld. Merkel hat auch gesagt, dass sie bei dem Ampelchaos daran gedacht hat, an Männer, Ausrufezeichen. Oh, ja klar, weil da ja keine Pause, keine Phaser, keine... Die ist auch getrennt jetzt, ne, von ihrem Sauer. Sowieso schon. Die sind auch getrennt. Der Mann hat es auch verdient, finde ich. Wenigstens seinen Lebensabend. Ohne. Ja, nun. Ohne. Nee. Ja, ich kann mir das nicht anhören. Wir haben eine Bringschuld. Das nächste Mal, wenn du irgendwo hingehst, gehst du einfach, wenn die Tür offen ist, gehst du rein, setzt dich aufs Sofa und sagst, du hast eine Bringschuld. Ich will Gulasch und Bier. Oder was? Ich bringe euch mal die deutsche Sprache rein. Gibt eine Gulaschkarte. Ja. Ich nicht bei den Grünen umtauschen. Wir haben eine Bringschuld. Wo auf der Welt haben die Leute, die irgendwo leben, eine Bringschuld gegenüber Einwanderern? Wo? Sind die alle eingeladen? Und wenn man eingeladen ist, dann ist das ihre fucking Bringschuld. Das ist ihre Bringschuld, ja. Wegen den Fassbomben, weißt du doch. Die Fassbomben in die Schule. Die Fassbomben. Ja, genau. Das ist doch... Merkel. Ja, und die Baerbock, stimmt, merkt der Stören an. Baerbock ist ja jetzt auch getrennt. Ich sehe jetzt hier ein Muster. Ich sehe schon. Habe ich heute auch einen guten Vorschlag gelesen, nämlich der nächste Kanzler sollte Kinder haben. Das schließt jetzt auch die Baerbock mit ein, leider, wenn die das mal irgendwann versuchen sollte und auch den Buchautor. Aber ich finde das gar keine schlechte Idee. Ach ja, und da war es wieder rot in der Verbindung. Dann lade ich es direkt mal neu. Hallo, seid ihr wieder da? Kann man euch wieder hören? Weiß ich nicht. Ja, dann. Oh ja, schade. An welcher Stelle aus meinem Rant? Aus ja, so meinem vor Rant. 10 Sekunden oder so noch nicht. Also ich habe gesagt, wäre das nicht eine gute Idee, einfach zu sagen, um aktives Wahlrecht zu erhalten, musst du Kinder haben. Nee, ich schließe mich gerade auch selber aus. Nee, das ist keine gute Idee. Warum nicht? Nee, du hast doch gerade selber gesagt. Du hast doch gerade selber gesagt, Baerbock und so, irgendwelche Alleinerziehenden. Ja, also, aber du hast zumindest wirklich was in dem Spiel drin, weißt du, einen Einsatz. Ja, naja, du hast in dem Spiel drin, dass du dir denkst, wäre das nicht gut, wenn alle Leute für meine Kinder bezahlen. Wäre das nicht gut? Das hast du in dem Spiel dann drin. Es gibt doch den Vorschlag zu sagen, dass alle Leute für ihre Kinder eine Stimme haben. Ja, das ist genauso scheiße. Nee, das ist, finde ich, auch Unsinn. Das halte ich für Unsinn. Mama. Ja. Bei mir ist noch grün. Hallo? Seid ihr da? Also diesmal sehe ich aber, Verbindung ist eigentlich noch da. Schlechte Verbindungsqualität. Jetzt. Hallo? Das ist der Mammon weg. Hallo? Ja. Hörst du mich? Ja, ich höre dich 1, jetzt wieder. 1-2. Jetzt ist der Mammon wieder da, okay. Das ist ein böser Anwurf. Chris denkt wie ein Politiker. Das ist nicht gut. Ich habe jetzt aber keinen Hintergrund mehr. Wieso, inwiefern denke ich wie ein Politiker? Verstehe ich nicht. Ich denke mal, das bezog sich auf meinen Geburten... Voraussetzungsvorschlag. Und warum ist das, den verstehe ich aber trotzdem nicht, warum ich dann wie ein Politiker denke. Wenn der Daniel jetzt noch einen Roman dazu schreiben will, dann finden wir das vielleicht raus. Aber ich sehe jetzt auch, ich sehe gerade. Ja, die Einblendung ist erstmal wieder weg, weil ich neu laden musste. Moment, jetzt. Und Mammon ist weg. Irgendwer hat das Whiteboard gestartet. Und Mammon ist weg. Hey, das tut uns wirklich leid, aber heute will das böse Internet uns irgendwie Streiche spielen. Ui, schön, ein Whiteboard. Und im Malen, oh ja. Ach, ja. Aber stören ungeheuer, wenn es das Angebot von Namibia noch gibt, da irgendwie hinzuziehen in der Heizperiode als Deutscher und da zu arbeiten. Ich weiß nicht, also mit Afrika muss man auch, glaube ich, klarkommen. Ich habe ja einen Freund, der gerne in Afrika ist. Und was der so erzählt, weckt in mir nicht unbedingt den Wunsch, dort zu leben, ganz ehrlich. Also nicht wegen der Leute, überhaupt nicht, sondern einfach wegen der Umstände, unter denen du da als Weißer lebst. Einfach, weil du eine sehr, wenn du Pech hast, wirklich einfach ständig angesprochen und ständig ist hier und du bist halt ein wandelndes Scheckbuch im Endeffekt. Da hätte ich schon mal keinen Bock drauf. Und überhaupt halt auch das viele menschliche Elend, was da unten halt einfach herrscht und was da normal ist, zu sehen und da jeden Tag dran vorbeizugehen. Ich habe keinen Bock drauf. Bin ich wieder da? Ja. Du bist wieder da, wunderbar. Büro. Ja, ich glaube, ich habe ein bisschen was verpasst, aber ich weiß jetzt auch nicht mehr, wo ich da ausgestiegen bin. Machen wir zum Artikel CO2-Steuer steigt steil an. Das glaube ich zwar jetzt nicht so, weil eigentlich ist ja der Anstieg bekannt von, glaube ich, 55 auf 65 Euro soll es steigen. Aber was ich an dem Artikel sehr interessant fand, war, an einer Stelle hatten sie eben eine Statistik, wo es hieß, 30% der Deutschen sind nicht damit einverstanden, dass es überhaupt diese CO2-Steuer gibt. Fand ich schon einen ziemlich hohen Wert, also dafür, dass ja alle angeblich so Zeug sind von dem Klimagedöns und so. Ja. Also dort scheinbar das Mittel zum großen Teil für ungeeignet. Ja, wenn man eben sieht, dass es eben so überall alles einfach nur verteuert, dann ist das vielleicht auch ein bisschen die Frage, ob das wirklich das geeignete Mittel ist. Ne? Ja. Vor allem, also heute hat jemand kommentiert, halt, ja, Hauptsache nochmal richtig auf die kleinen Leute draufhauen und das sehe ich hier halt auch. Weil ja, es wird dann was... am Ende auch vom Markt bestimmt der Preis sozusagen. Na, das ist, und wenn es dann wirklich weniger und weniger wird, dann wird das auch tatsächlich mal teurer. Und das ist, man muss eben sehen, was man da produziert. Entweder produziert man eben so einen Umsturz oder so bei den Firmen oder die Armut bei den Leuten sozusagen. Beides geht irgendwie nicht, ne? Ohne dass die Leute irgendwie vernünftig noch leben können und das alles bezahlen können, wird es nicht funktionieren. Ja, Moment mal, das vernünftig Leben war nie Teil des Plans. Ja, noch nun, es ist ja zumindest immer sozialverträglich und das muss man auch mindestens jetzt mal in Frage stellen. Sozialverträglich ist ein... verschwunden, dieses Attribut, ne? Sozialverträglich ist eine Ration Tofu in der Woche und den Rest der Zeit so, ja, Gedöns. Deine rabulistische Geheimvokabel. Ja. Natürlich muss das Sozialverträglich, was denken Sie denn, selbstverständlich, muss auch Sozialverträglich gemacht werden, das ganz, versteht sich doch von selber. Ja, ja und ich meine, die haben ja sogar noch eine Erhöhung von diesem CO2-Krempel vorgezogen, oder wie war das? Ne? Ja, ich glaube. Es sollte eigentlich weniger steigen, auf 45, glaube ich, jetzt steigt es gleich auf 55, damit wir wieder die Weltbesten sind. Ja, sie hätten sich gerne so ein bisschen enthusiastisch mit uns irgendwie zusammen CO2 eingespart oder so. Und die, Geld, hier, die auch. Annalena hat ja auf der Öko-Konferenz auch schon wieder hunderte von Milliarden irgendwie zugesagt, die Deutschland zahlen kann, damit das Wetter besser wird. Ja. Weil da ist ja wieder angemahnt worden, dass die Menschen in Entwicklungsländern leiden und dass man ihnen Geld geben muss. Ich kann es alles nicht mehr hören, während bei uns irgendwie die Brücken gesperrt werden. Und die Kinder in maroden Schulen hocken und da vielleicht nur noch jeder 17. Deutsch spricht. Das, währenddessen müssen wir uns darum kümmern, dass die Welt irgendwie. Was haben wir jetzt davon, dass wir da das die können Welt... wir nicht zurückstellen. Da müssen wir jetzt diese Erhöhung. Da können wir auch nicht sagen, wir machen diese Erhöhung jetzt nicht, damit hier nicht endgültig die Sicherungen in dem Laden durchfliegen. Nein, die müssen wir jetzt durchstehen. Die haben wir so verabschiedet, die vorgezogene Erhöhung. Dann machen wir die jetzt auch. Nein. Wie so ein dummes, stures Kind. Habe ich da schon wieder zu viel gesagt? Bitte nicht an der Tür klopfen morgen früh. Nee, ist es auch so, es ist einfach der, das ist jetzt der Preis dafür, dass wir jahrzehntelang hier mit Bayer und VW und so weiter die Leute, die Welt mit unseren Medizinabzockprodukten und Autoabzockprodukten und so über den Leisten gezogen haben. Das ist die Quittung einfach, ne? Ja, davon distanziere ich mich auch. Also ich weiß nicht genau, was du damit jetzt meinst. Und deswegen... Ich meine das auf jeden Fall nicht ernst, also. Okay. Ja, sorry. Naja, gut, aber ich meine, das ist ja so eine, das ist ja eine der gängigen Argumentationen der Gegenseite im Endeffekt, dass wir jetzt Abbitte zu leisten haben, ja, weil wir halt immer auf großem Fuß gelebt haben. Ja, ja, genau. Ja. Also das jetzt der, irgendwie der Westen der Arme, muss jetzt für die Autos büßen, die er gefahren ist. Jeden der globale Kilometer. Süden und so, ja. Ne? Die haben immer gelitten, weil wir so böse sind. Ne? Klar. Ja, jetzt haben wir eine Lösung auf dem Mond hier gefunden, genau. Da hat der Deutschlandfunk jedenfalls vermeldet, dass es da ein menschenfreundliches Höhlensystem geben wird. Also menschenfreundlich, da gibt es keine Luft. Das ist richtig, menschenfreundlich. Aber guck doch mal da. Sieht das nicht aus wie, da würde man direkt einziehen. Und guck mal, es hat auch, es heißt mehr der Ruhe. Das macht mich jetzt schon so busy kribbelig, gell? Sagen wir mal, jetzt war mal das Mikro stumm gerade. Willst du denn nicht im Mondloch im Meer der Ruhe wohnen, hallo? Zellulide hat die alle. Auf jeden Fall haben die behauptet, sie wissen ja erst, sie wissen schon, dass da Löcher sind und Hohlräume und so. Und haben jetzt aber eben von so einem Höhlensystem gesprochen und meinen, dass da ja dann eben nicht so die Bedingungen herrschen wie jetzt auf der Oberfläche. Und man deswegen da von den Temperaturen her vielleicht klarkommt. Es ist dunkler. Ja. Das Bild Tooltip ist auch gut. Blick von oben auf die Mondoberfläche, darauf zu sehen ist ein Loch. Sind die nicht alle benannt da, diese Krater und so? Ich meine, wir wissen doch alle, was passiert. Ja, der Elon landet da, dann steigen sie aus, dann sind da Mynox und am Ende kommen sie gerade noch so raus, bevor das Weltraummonster ihnen irgendwie das Schiff zerreißt. Ich weiß jedes Kind, aber wir müssen es natürlich erst ausprobieren. Früher gab es da auf YouTube auch so Videos, hat so ein Hobbyfilmer, hat dann so ein Teleskop da drauf gefilmt und dann kamen aus diesen Löchern irgendwelche Fahrzeuge raus und ich dachte, was ist jetzt kaputt? Ja, aber das haben sie alles gelöscht. Ich weiß nicht, ob das von Bumblebee auch war, ne? Ich weiß noch nie genau. Axel Stoll war das. Ja, spannend auf jeden Fall. Nicht allzu weit vom Landeplatz von Apollo 11 entfernt, der Eingang zum Höhlensystem. Ja, genau. Ja, das ist doch super. Beste Lage, würde ich sagen. Ich meine, ernsthaft gesprochen ist das vielleicht schon eine Möglichkeit, dort praktisch ein vor der Strahlung vielleicht ein bisschen isoliertes Habitat zu schaffen. Ja. Klar, ist es besser, vielleicht, wenn das stabil ist, ist es vielleicht einfacher, als auf der Oberfläche größere Strukturen zu bauen. Du kannst Teile, die irgendwie Schutz brauchen, von einer eventuellen Station da reinbauen. Wobei ich jetzt erstmal den Sinn einer Mondstation auch nicht wirklich, es sei denn, da findet man wirklich noch irgendwas, was wir gebrauchen können. Da muss man sich immer noch überlegen, wie man das hier runterkriegt, mit einem großen Katapult oder so. Keine Ahnung. Ja, so eine Art Atmosphäre nachzubauen wäre wahrscheinlich auf dem Mars einfacher, so weiß ich nicht genau. Wäre einfacher im Sinne von, ja, also es wäre einfacher, ein 1-Tonnen-Gewicht zu heben, statt einem 2-Tonnen-Gewicht. Das ist ungefähr so die Kategorie einfacher. Oh. Entdeckung per Radar. Ja. Es ist einfacher, wenn ein Kamel durch ein Nadelöhr geht. Radar. Ja, aber ja, kann man dann auch einen Wald anbauen, so. Ja, im Wald ist auch menschenfreundlich. In der Tat. Deswegen sollte man da auch hingehen. Höhlensysteme gibt es da vielleicht auch, aber bleibt an der Oberfläche. Beim Mond muss ich immer an das Musical Hair denken. Einen Song, aber den singe ich jetzt mal nicht nach. Let the sunshine. Den kenne ich auch. Da geht es nämlich um die Sonne. Uralter Krempel. Dann hast du den Film auch öfter gesehen. Im Kino. Ich habe viermal im Kino gesehen. Kino? Was war das denn nochmal? Ah, stimmt, das war diese. Das war diese Verbindung, ist getrennt worden. Für einzelne Leute jeweils oder was? Da konnte man, da konnte man in so großen Reihen mit 20 Leuten. Muss noch mal neu sagen. Ja, wir waren wieder weg. Also Kinos sind diese großen Räume, wo so Sitzreihen drin sind, die aufsteigend angeordnet sind im besten Fall. Immer für jeden Einzelnen oder wie? Nee, du hast halt so Reihen und da kann jeder Einzelne dann sitzen, nebeneinander mit wildfremden Menschen und ganz vorne ist so eine große weiße Fläche und darauf wird ein Film projiziert. So ähnlich wie DVD, nur ein bisschen größer als die Fernseher, die. Ja, die Fernseher, die. Es ist zum Kotzen. Naja, spiel schon mal meine Mundharmonika, bis die Leute wieder reinkommen. Was ist los hier? Ist immer noch, geht immer noch nicht. Ich dreh durch. Ja, einmal versuche ich es noch und so, jetzt sind sie gemutet. Wieder da. Ach, guck mal. Ja, ja, ich weiß auch nicht, was jetzt hier los ist. Nee, ich habe auch schon den ganzen Abend irgendwie so immer mal wiederkommende Ausfälle gehabt. Irgendwas stimmt. Ich habe schon gesagt, Putin steckt dahinter. Ist der Mammon weg? Ich weiß es auch nicht. Knicklicht, Miete pro Kopf, selbstbest.net, Mammon-Magazin abonnieren, zerschmettern, fördern. Das ist eine Frage des Wetters wahrscheinlich. Genau. Mundharmonika spielen. Habe ich schon gemacht. Ach so. Als ihr offline wart. Das ist auch eine gute Idee. Extra jemand fragt, ob du irgendwelche Kommentare zwecks der zwei Artikel im Merkur gesehen hast, Chris. Merkur? X-Ray Enraged. Hast du ja, ich glaube, da habe ich drunter kommentiert, dass bitte alles eingereicht werden soll bei unserer Meldestelle für Kulturmarxismus. Ich habe auch die Adresse nochmal drunter getan. Oder sollte ich mir das jetzt schnell nochmal anschauen, weil da ging es, glaube ich, irgendwie um Femizid, hat der Kommentierer gesagt, habe ich vorhin auch schon gesehen. Ja, wir haben es ja noch also, früh, aber ich befürchte, dass wahrscheinlich das Internet... Ich glaube, mit dem Unsinn hier vertagen wir das auf nächste Woche. Wir können dann auch schon mal drauf gucken. Ja gut, machen wir es so. Oder? Das Femizid-Thema wird uns auch nicht weglaufen, weil das nervt uns ja schon seit ein paar Jahren und wird immer schlimmer. Jetzt kommen bestimmt erstmal so Boulevardberichte über die Baerbock und so weiter, wie schlecht sie ist, wie schlimm es ihr geht und so. Das machen wir. Meinst du, das wird jetzt die Schiene oder was? Ja, kann ich mir vorstellen. Sie allein gegen die Widrigkeiten des Lebens. Von dem Grünen Parteitag hatten wir ja auch nicht noch mehr, nur die kleine Ricarda, da gab es auch noch lustige Dinge. Also der Robert hat wieder rumgeschwurbelt und also irgendwie, ich habe versucht, das eben nochmal zu finden. Der hatte ja irgendwie, was hat er gesagt? Dass er jetzt irgendwie kandidiert, weil irgendwie für die Menschen. Einsicht ins Objektive irgendwie so. Er hat ja auch sein erstes Tischgespräch irgendwie jetzt veröffentlicht, ne? Ehrlich? Hab ich aber noch nicht reingeguckt. Und dann gab es ja noch, irgendwie so einen Auftritt von irgend so einem, der die alle irgendwie total aufgeregt hat, wo dann irgendwie die Claudia Roth da irgendwie so mit verschränkten Armen. Oh ja. Ja, genau. Aber ich hatte jetzt leider keine Zeit, das noch sehr geil fand ich denjenigen, der das neben dieses verschränkte Armmann-Meme. Ja, das fand ich ja, glaube ich, in der Gruppe. Das kann ich ja kurz nochmal einblenden. Das war richtig gut, weil die sehen sich so ähnlich. Und der hat ja eigentlich nur gefragt, hier Grüne, was ist eigentlich aus eurem Idealismus geworden, aus den Sachen, mit denen ihr angetreten seid und warum ist das hier genau so ein lahmer Laden wie alle anderen Parteien? Ah, die fand es nicht so gut, die Claudia. Claudia hat einen Schäferhund, und den hat sie nicht ohne Grund. Wir haben das jetzt nur so zitiert, wegen der Assoziation mit dem Namen. Wir stellen keine Beziehung zur Bundesministerin Ach komm. Für Kulturelles her. Haben wir überhaupt einen gesperrten Stream? Sonst wäre das auch mal wieder zu. Ja, wir haben einen. Oder? So, nach unserer langen Zeit wird das mal Zeit. Erstmal wieder Zeit. Es keine Hausdurchsuchung gibt. Verschränkte Arme, genau, sondern Arme in die Hüften. Genau. Der Bademantel liegt bereit. Ich bin bereit. Ja, kommt nur. Ja, das ist so. Ein Schauerwerk. Oh mein Gott. Ja. So, jetzt aber. Bis nächste Woche. Hauptstraße. Ja, lasst euch. Was mit Donnerstag hat jemand gefragt? Schauen wir mal. Kannst du schon mal anteasern, wenn. Müssen wir das jetzt schon den Leuten versprechen hier? Oder wie? Nee, aber grundsätzlich bestünde die Möglichkeit. Bleiben wir dabei. Aber haltet euch auf dem Laufenden, ne? Stay tuned. Genau, stay tuned. Keep on. Tschüss. Der Honigwabe Space of X hat 1350 Zuschauer. Wann im Weltraum auf dem Schickst du her. Meine Güte. Wir sind doch schon im Space. Weltraumaffen. Das heißt doch Space Monkeys. Oh. Äther oder schwarze Masse, oder wie heißt das? Kulturmarxismus. Zerstörung.